die Glockenkirche Hafen, Heiligabend 2025 im Hamburger Hafen. Herzlich willkommen zu Gruß an Bord vom Norddeutschen Rundfunk. Mein Name ist Susanne Stichler. Schön, dass Sie alle mit dabei sind, wo immer Sie uns auch jetzt zuhören, hier in der Seemannsmission in Hamburg, am Radio zu Hause, auf hoher See oder in einem Hafen. Ihnen hier vor Ort erstmal herzlich willkommen. Bevor wir gleich viele Grüße rausschicken auf die Weltmeere, bevor wir eintauchen in den Alltag auf See, erstmal jetzt Musik von Frank Grissek am Akkordeon und Ralf Lübcke an der Gitarre. Viel Spaß. Take me away. Dank und bis gleich. Ja, diese zwei Stunden sind für viele wirklich ein Anker in diesen doch sehr wilden Zeiten. Seit mehr als 70 Jahren, das muss man sich mal vorstellen, ist Gruß an Bord auf Sendung, immer an Heiligabend. Und wir zeichnen heute am 3. Advent mit vielen, vielen Gästen hier in der Seemannsmission Duckdalben in Hamburg auf und freuen uns ganz besonders, dass wir auch dieses Jahr wieder hier zu Gast sein dürfen. Wir wollen klar Grüße loswerden, die Geschichten der Familien hören, aber auch über die Herausforderungen, auch die Schattenseiten der Seefahrt hier sprechen. Wir sind, wie gesagt, im Duckdalben. Der liegt mitten im Hafen. Die riesigen Kräne, die Tag und Nacht die Schiffe entladen, die sind quasi ja um die Ecke. Die A7 rauscht vorbei und mittendrin liegt diese Seemannsmission. Wirklich eine kleine Insel in diesem Trubel. Und bei mir ist jetzt Iliane Lafent. Sie ist Leiterin des Duckdalben. Vielleicht muss man erstmal für Neulinge erklären, was Duckdalben bedeutet. Duckdalben bedeutet, ist ein Seemannsausdruck, und zwar sind es die Festmachpfosten im Hafenbecken, wo die Schiffe eben dran festlegen, und deswegen ist es für uns hier, Duckdalben ist ein sicherer Platz, ein Ort, wo man ankern kann, und so sehen wir uns auch. Also, und hier ankern wirklich täglich Seeleute. Was brauchen die hier oder was nehmen die mit aus dieser Seemannsmission? Die nehmen vor allen Dingen viel Kraft mit für ihre Arbeit, die sie machen müssen, die sehr hart ist immer noch. Die Fahrt zu See ist mit einer der härtesten Jobs und auch sehr gefährlich. Und diese kleine Auszeit, die sie hier haben, ist wichtig, um neue Kraft zu tanken und dann auch wieder arbeitsfähig zu sein. Jetzt kommen die mit diesen riesigen Containerschiffen nach Hamburg. Das sehen wir auch. Jetzt ist ja die Frage, wie kommen die dann hier in die Seemannsmission? Das ist ja doch ein weiter Weg. Wir haben einen Shuttle-Service für die Seeleute, bieten wir einen Shuttle-Service an. Fast jedes Schiff hat unseren Aufkleber in der Messe und weiß, welche Nummer oder welche, wo er anfunken muss oder WhatsAppen, um uns zu erreichen und uns Bescheid zu sagen, wann sind sie da, wann haben sie Landgang, wann können wir sie abholen, und dann bringen wir sie meistens hier zu uns, wenn sie das möchten, oder auch mal in die Stadt oder zum Einkaufen, je nachdem. Aber ansonsten wäre es kaum möglich, weil der Hafen ist zwar sehr dicht an der Stadt, aber durch die verschiedenen Hürden, die dort sind, über die Terminals zu kommen oder auch von den Terminals dann durch den Hafen hierher, ist es fast anders nicht möglich. Mhm. Genau. Viele Filipinos sind hier zu Gast. Wir haben auch zwei Seemänner hier bei uns, die gerade hier im Duckdalben sind. Hello, you're from the Philippines. Yes, ma'am, I'm from the Philippines. How long do you stay in Hamburg? 3 years. Three days. Three years. Three days. And how does it feel to be in Hamburg? Feel good and so cold. Es ist sehr kalt, sagt er, und er fühlt sich aber gut und ist nicht 3 Jahre jetzt in Hamburg, sondern 3 Tage. What do you miss the most? Was vermisst ihr am meisten? Miss of... From home. Oh, especially my family, because I'm already in 8 months already on board, so... We all know that the Filipino is family oriented, so we do our best to take the opportunity to work on the vessel and give needs to our family. So we sacrifice all to our family. Also er ist 8 Monate schon unterwegs, vermisst natürlich die Familie, ist eine sehr familienorientierte Gesellschaft auf den Philippinen, aber ja, sie tragen im Prinzip das Geld nach Hause. Where are you on Christmas? Do you know that? We are on our ships and we are sailing going to Singapore. By the way, during Christmas, we will celebrate our Christmas on board ship with our crewmates. Also on board? Yes, on board. On the sea, no harbor, you are just sailing. Yeah, we will be celebrating Christmas in the middle of the sea and the middle of the nowhere. Mitten des Nichts werden Sie Weihnachten feiern. Also sind, glaube ich, 1 Monat unterwegs und dann feiern Sie dort an Bord Weihnachten. What are your wishes for the next year? Maybe more money. I really wish you had it. And have you a short greeting? My wish is God health and also for my family, God health. Also gute Gesundheit. Do you have greetings for your crew or your ship or at home? To our ship, maybe I will wish that we have harmony and good each other, so we can finish contract in a good condition in our body, in our mind. So maybe in next month we will go home. Hopefully. Hopefully. Yeah. Thanks for being here. Thanks very much. Frau Lafent, nochmal vielleicht ganz kurz. Ja, wirklich, die meisten, die hier sind Filipinos. Über 52% ungefähr haben wir philippinische Seeleute hier bei uns zu Gast. Genau. Und die wirklich monatelang auf See sind, muss man sich mal vorstellen. Und dann auch an Weihnachten nicht zu Hause sind. So ist das. Ja. Ganz herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns oder bei Ihnen selbst zu Gast sind, aber in unserer Sendung zu Gast sind. Ja, heute ist es, Sie sehen es hier drumherum, Sie sehen es wahrscheinlich im Radio nicht so richtig, aber ich kann Ihnen es beschreiben. Wir sitzen hier zusammen, so knapp 100 Menschen, wir haben Lebkuchen, wir haben Kerzen, es ist alles adventlich und weihnachtlich geschmückt. Aber die Frage ist ja auch, wie sieht hier in der Seemannsmission der Alltag aus? Was spielt sich hier alltäglich ab? Katrin Erdmann war einen Nachmittag lang hier im Duckdalben und hat auch sehr musikalische Seemänner getroffen. Okay, I will now sing. Das Mikrofon fest in der Hand, die Augen geschlossen, macht John Ball den Sinatra. Später wird ihn noch Felix unterstützen. Beide sind 26 Jahre alt und machen gerade mit einer Truppe philippinischer Landsleute Pause in der Seemannsmission Duckdalben. Sie genießen im Raum nebenan Weizenbier und Würstchen. Etwa jeder vierte Seemann in den Duckdalben ist Filipino. Auch Julius. Der 38-Jährige ist Vorarbeiter auf einem anderen Containerschiff. Seit fast 20 Jahren fährt er zur See, ist die meiste Zeit im Jahr von Frau und drei Söhnen getrennt. Seitdem habe ich nur zwei oder dreimal Weihnachten zu Hause gefeiert. Wir können es nicht erwarten, es hängt immer vom Vertrag ab. Meiner endet zum Beispiel nächstes Frühjahr. Doch er habe keine Wahl. Er wünscht sich nicht nur mehr finanzielle Sicherheit, sondern auch gleiches Gehalt für gleiche Positionen. Filipinos stehen meist ganz hinten auf der Gehaltsliste, sagen mehrere Menschen aus der Branche. For my side, it's not okay. Das ist nicht in Ordnung. Wir reden darüber schon seit Jahren, aber bis jetzt hat sich nichts verändert. Eine Mitarbeiterin der Seemannsmission kommt hinein, sucht noch Abnehmer für bestellte Würstchen. Ted will heute keins. Der 63-jährige Pole ist schon als Kind mit dem Vater zum Fischen gefahren. Später wurde er Kapitän und steuert jetzt als Lotse die größten Containerschiffe durch internationale Gewässer. Alle Container eines so großen Schiffes hintereinander aufgestellt würden 150 Kilometer lang sein. Seit 40 Jahren ist er im Geschäft. Dieses Jahr wird er 8 Monate des Jahres unterwegs gewesen sein. Weil er nicht bei einer Reederei, sondern bei einer Stiftung beschäftigt ist, kann Ted freier reden als einfache Seeleute. Das Leben vor 30, 40 Jahren war viel einfacher, romantischer, würde ich sagen. Heutzutage ist es wie ein Wettlauf ums Geld. Es gehe nur noch darum, Schiffe schnell von A nach B zu bringen. Die Unternehmen würden massive Gewinne einfahren, unglaublich teure Schiffe bauen, aber nichts davon schlage sich in den Gehältern nieder. Zudem, die Höhe des Gehalts richtet sich, warum auch immer, nach der Nationalität. Das empfinde ich als ungerecht, denn jeder an Bord sollte nach seiner Position und nicht nach der Nationalität bezahlt werden. Not for the passport. Seekrank sei er nie geworden. Bei sehr starkem Seegang habe er allerdings doppelt so viel Appetit, erzählt Ted lachend. Da könnte Shinya fast neidisch werden. Ihm dreht sich nämlich immer der Magen um. Das Erste, was ich immer einpacke, bevor ich an Bord gehe, sind meine Tabletten gegen Seekrankheit. Vielleicht hat ein gelegentliches Unwohlsein des Japaners aber auch andere Gründe. Er hält fast liebevoll eine Flasche Bier im Arm. This is my wife. Das ist meine Frau. Meine Freundin. Das ist alles für mich. Der 28-Jährige liebt nicht nur Bier und Whisky. Er ist auch ein Exot. Der Offizier hat eigentlich chinesische Gesellschaftskunde studiert, dann aber umgeschwenkt. Doch er liebt nach eigener Aussage den Job, hat schon die halbe Welt gesehen. Und doch vermisst er etwas. Sushi. Sushi? Nein, ehrlich, denn an Bord gibt's immer nur altes, gefrorenes Zeug. Frozen stuff. Die Seeleute in den Duckdalben haben alle ihre eigene Geschichte. Doch was sie eint, an Bord und hier in der Seemannsmission fühlen sie sich meist als Teil einer großen Familie. I love you. Ja, viele sind an Weihnachten weit weg von ihren Familien, von in der Fremde und finden hier im Duckdalben, wir haben es gerade gehört, ein Zuhause auf Zeit. Und ganz besonders wichtig ist dann auch Pastor Amelito Bago. Er ist philippinischer Seelsorger hier in der Seemannsmission. It's your second Christmas in Hamburg. How does it feel? Yeah, it's really nice because this is my second Christmas celebration here in Deutschland. In Deutschland? Yeah, and it's in Germany, yeah. And it's fine. Yeah, it's fine, and it's very nice. Although the season is winter, it's cold, but not cold because my family is here. And also, yeah, I will be celebrating Christmas here with the Duke Dalvin family and also seafarers. Also er wird Heiligabend wirklich hier im Duckdalben verbringen, auch mit den Seefahrern, die natürlich 365 Tage, der Hafen schläft nie, die Seefahrt schläft nie, wird er also hier zusammen mit seiner Familie feiern. Und er hat aber auch gesagt, es ist kalt hier, aber es ist trotzdem warm, weil er mit seiner Familie hier ist. What's exactly your job in the Duckdalben? I'm one of the port chaplain here and primarily I'm doing ship visits. So almost every day I'm doing ship visits. So you're visiting the Filipinos on ship? Not only Filipino seafarers, but all seafarers around the world. Also yeah. Geht auf die Schiffe. And what are you talking about? What do they tell you? Yeah, how their situation on board and if they are okay on board, if there's something, then we can also come up the idea of how we can help them. Yeah, I think that's the basic giving welfare to the seafarers. Also sie können auch ihre Probleme erzählen und dann können sie auch vielleicht eine Lösung finden. Just explain something about the problems on board. We heard about three men who were here. It's about money being paid. Yeah, I think the number one is the sometimes they are not really good in the payment, the salary, working conditions. So that's also the problem. Then if there's a problem about their working condition, about money, like for example, their extra payment, so maybe we can also rely to the authority of how we can help the seafarers. Also, Geld ist tatsächlich doch ein großes Problem, aber natürlich auch die Arbeitsbedingungen an Bord und er kann sich vielleicht dafür einsetzen, aber wahrscheinlich das große Rad kann er von hier aus auch nicht drehen. What are you doing on Christmas here in Duckdalben? Yeah, here, this coming Christmas, I'll be here with my family and also the Duckdalben staff and especially for the seafarers. It's very nice to celebrate with other people here. Job here is one of the port chaplain. It's very nice to have them here. We are talking in a minute. We just take another kind of story. Yeah. Viele Filipinos machen ja Pause hier in Hamburg, hat er gerade erzählt, tanken auch seelisch auf. Und das ist wirklich eine beeindruckende Zahl. 25% der Besatzungsmitglieder weltweit sind von den Philippinen. Und die Frage ist ja auch, warum ist das so? Thorsten Ifland hat sich für uns in Manila umgehört. Bunte Jeeps, Trucks, Motorroller, Autos. Sie quälen sich hier durch die chronisch verstopften Straßen von Manila. Es regnet in Strömen an diesem Nachmittag in der philippinischen Hauptstadt. Auf dem Gehweg, aufgereiht unter dem Dachvorsprung von ein paar Baracken, stehen bestimmt 50 Männer in jeder Altersgruppe. Das Mistwetter stört sie nicht. Einige vertreiben sich die Zeit mit einer Runde Schach. Sogar ein Zauberer ist da und zeigt für ein paar Pesos seine Tricks. Am Wochenende wird Karaoke angeboten. Die ganzen Männer sind aber nicht zum Spaß hier. Master, Kapitän. Wir suchen einen Schiffsführer bzw. einen Kapitän für einen Frachter weltweit. Und hier suchen wir auch noch einen Kapitän, aber für ein anderes Schiff. Da geht's nach Fernost. Carl's Patrick Mahibos hält eine handgeschriebene Tafel hoch. Darauf stehen alle notwendigen Infos und geforderten Lizenzen. Er ist ein Recruiter. Er sucht hier für seine Agentur Seeleute. Es ist dringend. Die Schiffe sollen noch im Dezember ablegen. Neben dem Recruiter steht ein Mann, den sie hier nur Ruby nennen. 50 Jahre alt, trägt ein durchnässtes graues T-Shirt und ist motiviert. Ich habe erst Ende Januar wieder eine Tour. Deswegen schaue ich hier mal vorbei, ob jemand vielleicht dringend sucht. Sie können mich noch im Dezember einsetzen. Ich bin dabei. Das Problem? Ruby ist Ingenieur, kein Kapitän. Er muss also weitersuchen. So läuft das hier. quasi eine Datingbörse für Seeleute. Wenn es matcht, gibt es Jobs. Für die Seefahrernation schlechthin. The Philippines is a group of about 7,100 islands. Die Philippinen sind eine Gruppe von mehr als 7,100 Inseln. Natürlich sind wir eine Seefahrernation. Jedes Mal, wenn du von A nach B willst, zum Beispiel von Manila auf die Visayas, nimmt man ein Boot. Hermogenes Piolo ist selber jahrelang als Kapitän zur See gefahren. Jetzt gibt er sein Wissen in einem Ausbildungszentrum für Seeleute an den Nachwuchs weiter. Die jungen Leute kommen hierher und erzählen uns, dass sie die Welt sehen wollen. Umsonst. Aber so ist es nicht. Du verbringst dein ganzes Leben auf dem Meer. Das ist ein sehr harter, sehr schwieriger Job. Und doch gibt es auf den Philippinen Seeleute wie Sand am Meer, erzählt Piolo. Gut bezahlte Jobs an Land sind selten. Ausländische Reedereien zahlen besser und das meistens auch noch in begehrten US-Dollar. Und die Filipinos sind weltweit gefragt. Ihr Anteil an Besatzungen in der globalen Schifffahrt liegt bei über einem Viertel. I observe that the Philippine shippers are resilient, no? Unsere Leute sind sehr widerstandsfähig. Sie können sich super anpassen auf jedem Schiff. Aber ich glaube, Widerstandsfähigkeit, das ist unsere größte Qualifikation. That is our qualities, no? Resilience. Dazu wird ihnen nachgesagt, dass sie gut ausgebildet, sehr fleißig, zuverlässig und gastfreundlich sind. Außerdem sprechen sie gut Englisch. Gerade auf Kreuzfahrtschiffen sehr hilfreich. Zurück bei der Seefahrerbörse unweit des Hafens von Manila. Renaldo will als dritter Offizier anheuern, bewirbt sich seit 2 Monaten. Sein Problem, er hat 5 Jahre pausiert, ist nicht zur See gefahren. Dadurch fällt er bei vielen Agenturen durchs Raster. Die Konkurrenz ist groß auf diesen Positionen. Zwar kriegen auch viele einen Job, aber wenn du mal ein paar Jahre raus bist oder zu alt, dann wird's schwer. Kein Job, kein Geld. Lange geht das nicht gut. Staatliche Hilfe, Überbrückungszahlungen gibt es praktisch nicht. Und so bleibt Renaldo und all den anderen, die an diesem regnerischen Tag leer ausgehen, nichts anderes übrig, als morgen wiederzukommen. In der Hoffnung, bald wieder an Bord gehen zu können. Ja, ein wirklich harter Alltag. Und dann sind Sie bei uns zu Gast hier in der Seemannsmission. Viele Filipinos finden sich hier immer wieder ein. Auch heute sind Sie da. Und bei mir ist immer noch Pastor Amelito Bago hier bei Gruß an Bord. Er ist hier Seelsorger in der Seemannsmission für die Filipinos. What's your wish for the next year? Okay, what would be my wish? For, biggest wish? Yeah, good health. For me and for my family, and also good working condition for our seafarers. Also gute Arbeitsbedingungen für die Seefahrer, auch Gesundheit für alle und für die Familie. And do you want to greet someone? Okay. I would like to greet my family out there in the Philippines, my parents, and also my colleague in our church, Iglesia Filipina Independiente. Yeah, Merry Christmas. Thank you very much. Pastor Amelito Bago. Und dann kann ich gleich weitermachen mit Grüßen. Und zwar Stefanie und Martin Kamp haben uns eine Mail geschickt und sie schreiben: Wir möchten unsere 18-jährige Tochter grüßen, die zum ersten Mal Weihnachten an Bord feiert. Lilia hat Anfang November eine Hotelausbildung auf der Mein Schiff 7 begonnen und ist seitdem auf den Kanaren unterwegs. Und jetzt der Gruß an Bord. Liebe Lilia, wir wünschen dir und der ganzen Mein Schiff Crew wunderschöne, gesegnete Weihnachtstage in harmonischer Atmosphäre. God bless you and take care, Mama und Papa. Und Familie Holtkamp grüßt Hannes. Wir, die Familie Holtkamp, wünschen allen und besonders Hannes auf dem Dreimastschoner Eendracht der High Seas High School auf dem Weg von den Kapverden nach Martinique frohe Weihnachten. Wir freuen uns mit euch allen, dass ihr ein ganz besonderes Weihnachtsfest feiert und denken an euch. Und jetzt gehe ich rüber zu einem Paar, das wir heute eingeladen haben. Simone und Matthias Watt sitzen hier bei Lebkuchen und Kaffee. Ich komme mal einfach dazwischen. Ihr Sohn ist auch unterwegs dieses Jahr. Wieder? Wieder. Voriges Jahr und dieses Jahr auch wieder, ja. Er ist technischer Wachoffizier auf der Zimbus. Das ist ein Mehrzweckfrachter, der gerade Zellulose transportiert. Und jetzt im Moment wohl auf dem Weg Flüssing. Es ist wie eine Busstrecke. Also es ist immer jedes Mal, guckt man am Tag mal und dann ist er woanders gefühlt. Aber eine Busstrecke, wo die Haltestationen sich immer verändern. Immer verändern, ja. Aber sie verfolgen ihn. Ja, ist in der gesamten Ostsee unterwegs, hoch von Oslo bis Norwegen, Finnland, Helsinki. Ja, sie fahren alles, was Papier und Zellulose ist. Und jetzt ist er in Niederlande und kann sein, dass er irgendwo nach Frankreich noch fährt, das ist er aber nicht. Aber Sie wissen, dass er an Weihnachten nicht da ist? Ja. Ja. Mhm. Der Ostern wieder. Ostern? Ja. Das ist aber auch... Oktober unterwegs und Ostern hat er dann das Ostergift. Wie hart ist das für die Mutter? Die Mama kann damit gut umgehen, weil sie hat mir ein Programm aufs Handy geladen, wo ich immer gucken kann, wo er ist. Und es gibt ja WhatsApp, da kann man sich auch mal schreiben. Also es fällt mir nicht so schwer, ja... Ich bin es auch ein bisschen gewöhnt. Mein Mann war ja auch jahrelang bei der Marine. Also von daher kann ich damit gut umgehen. Aber muss man das ein bisschen in den Genen haben, dass man wirklich sagt, ich gebe für den Beruf doch ziemlich viel Familiäres auf? Ja, ich war ja nur 4 Jahre unterwegs aber, oder bei der Marine. Aber es hat trotzdem auch Spaß gemacht. Also ja, wir sind klar gekommen. Das schließt sich halt so, ne? Ja. Das gehört dazu einfach. Und was wünschen Sie Ihrem Sohn oder vielleicht den Gruß? Na, ich wünsche der ganzen Crew schöne Weihnachten. Die zelebrieren es auch wirklich an Bord. Wir haben ein großes Schwein, was sie grillen. Also sind schon in Vorbereitung. Die grillen ein Schwein an Bord? Ein richtiges großes Weihnachtsschwein. Das ist wohl Tradition. Ja, und wie viele sind das? 16 sind so an Bord. Okay. Ja. Mhm. Und ich möchte aber dieses Jahr noch einen anderen Gruß mal in die Welt schicken. Und zwar möchte ich gerne den Eckhard Bolte, das ist der dienstälteste Begrüßungskapitän. Der steht auf der Brücke im Willkommenheft hier in Hamburg-Bedel. Und ich habe mich belesen, dass ja seit 1952 gibt es diesen Gruß Willkommen in Hamburg. Und die Sendung ist seit 1953 hier Tradition. Also ganz sehr zeitnah. Zwei Traditionen. Und wir haben auch ein bisschen Tradition. Wir sind nämlich unserer Freizeit Segler auf einem Traditionssegler, der Albert Johannes, mit Heimathafen Rostock. Und da möchten wir gerne unseren Kapitän, Herrn Steffen Schwarze, grüßen und ihn für die schöne Saison danken. Weil diesmal durften wir ja sogar an der CL Bremerhaven teilnehmen und das war wunderschön. Die war ja auch 10 Jahre lang nicht die CL und wir hoffen, dass unser Schiff weiterhin so gut im Stand bleibt. Weil also im Jahre 1928 wurde das Schiff gebaut und wir können alle gut rechnen, dass 2028 unsere Albert Johannes 100 Jahre alt wird. Also viel Tradition, das muss man sagen. Genau. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute zu Gast sind. Ein Applaus. Ja, und jetzt haben wir einen Gruß, der wirklich, kann ich jetzt schon sagen, ans Herz geht, von Hendrik von der Polarstern, die gerade in der Antarktis unterwegs ist. Hören wir rein. Liebe Maite, als ich vor genau einem Jahr am Weihnachten zu Hause saß, wünschte ich mir nichts sehnlicher, als dieses Jahr endlich meine große Liebe zu finden. Und durch die Ereignisse in diesem Jahr hatte ich es auch fast schon wieder aufgegeben. Doch dann fand ich dich. Und du hast mir in kürzester Zeit all das geschenkt, was ich mir für dieses ganze Jahr gewünscht hatte. Und das sogar noch übertroffen. Denn dass ich hier in der Antarktis bin und du Weihnachten ohne mich verbringen musst, hast du dir, als wir uns kennenlernten, sicher nicht gedacht. Trotzdem bist du an meiner Seite geblieben und gibst mir eine so große Sicherheit durch deine Zuversicht und Liebe, dass ich dieses Weihnachtsfest, welches so in der Konstellation auch das erste für mich ist, beruhigt und mit einem Lächeln verbringen kann. Meinen Wunsch vom letzten Jahr hast du definitiv erfüllt. Aber natürlich wäre ich auch gerade am liebsten bei dir, um mit dir gemeinsam dieses Weihnachtsfest zu feiern. Ich wünsche dir und deinen Eltern Niki und Jan ein besinnliches und frohes Fest sowie schöne Feiertage. Und freue mich schon sehr darauf, dich in 1,5 Monaten wieder in meine Arme schließen zu können. Liebe Grüße von der Polarstern, dein Hendrik. PS, ich liebe dich. Yeah. Herzlichen Dank. So, jetzt bin ich bei Familie Rotermund aus York im Alten Land. Es geht um ihren Sohn. Der ist zum ersten Mal als Kapitän auf Reise. Ja, richtig. Der ist zum ersten Mal als Kapitän unterwegs. Und das war immer so sein Ziel von, ja, seitdem er ein Berufspraktikum gemacht hat auf einem kleinen Fiederschiff. Vorausgehend waren natürlich immer seine Exkursionen auf den Gräben im Alten Land. Dann die Segelboote auf der Elbe und dann natürlich das Jugendwanderkuttersegeln endlich mal frei, ohne Eltern. Na, das war ja toll. Na? Und dann über die Ostsee und die hatten Abenteuer pur. Na? Und dann, ja, sagt er, und jetzt mal irgendwie so ein Containerschiff fahren. Und da war er mit der kleinen Lappland, die ist nur roundabout 100 Meter lang. Und damit ist er denn zum ersten Mal gefahren, sozusagen auf einem Containerschiff. Das war ein Berufspraktikum oder ein Schülerpraktikum. Und der Lehrer wollte das zuerst gar nicht durchlassen. Sagt er, sowas gibt's nicht, ne? Und Gott, was hab ich dem erzählt, ne? Und ja, also er hat's einfach gemacht und er hatte heiden Spaß daran. Er kommt nach dem Berufspraktikum von der Gangway runter und er sagte nur, Mama, Das ist mein Traum, sagt er. Das muss ich machen. Ich will Schipper werden und ich will Kapitän werden. Ja, ja, sag ich. Erstmal ein Schritt nach dem anderen. Erstmal Abitur, dann Berufsausbildung und, ne? Wie die Jungs. Aber hat er geschafft. Ja, natürlich. Und dann gab es ja noch die Numerus Clausus. Da, ich sag, Buschi, ne, sag ich, du musst dich anstrengen, ne? Und ja, aber er hatte dann ein Ziel vor Augen und da war er, ja, das wollte er unbedingt machen. Und die Lehre bei Hapag-Lloyd als Schiffsmechaniker, das war der Hit, ne? Und dann während der Studienzeit, das fand ich richtig toll, da konnte er auch fahren als ausgebildeter Schiffsmechaniker. Und somit, ja, ist er dann auf... als Wachoffizier denn erstmal eine lange Reise beruflich hinter sich schon. Vielleicht muss ich den Vater mal fragen, was macht es mit Ihnen, dass er diesen Beruf jetzt gewählt hat und wirklich viel von zu Hause weg ist und an Weihnachten auch nicht da sein kann? Wir waren eigentlich begeistert, dass das Ganze davon, dass er das machen wollte. Dass das Ganze natürlich jetzt, hat meine Frau eben noch nicht erwähnt, das hat 20 Jahre gedauert. Ja. Vom Schülerpraktikum bis zum Kapitän. Mhm. Aber er hat Ausdauer, er wollte nichts anderes machen wie Kapitän werden. Und somit hat er das auch durchgezogen. Die Mama hat ihn natürlich immer mal so ein bisschen anschubsen müssen, weil wenn man jetzt studiert und da hat man ja auch noch andere Interessen. Aber sie haben das Ganze mitgetragen, haben ihn auch finanziell unterstützt. Und somit war das eigentlich, ja, jetzt freuen wir uns, dass wir vielleicht auch irgendwann mal, jetzt hat er seine erste Fahrt, vielleicht dürfen wir auch irgendwann mal mitfahren. Der ist jetzt auch mit seiner Santos Express, ist er jetzt unterwegs. Nach Südamerika und da werden wir uns irgendwann, wir geben ihm erstmal so ein bisschen Zeit, damit er ein bisschen fahren kann und dann fahren wir vielleicht mal mit. Ich habe aber gerade, habe ich das Gefühl, als ob irgendwas bei mir in der Leitung knackt. Ist da irgendwas? Hallo? Hallo? Ist uns jemand? Ja, hallo, moin. Wer ist denn da? Moin von der Santos Express. Hier ist Axel Rosamund. Hallo! Das gibt's nicht, Axel, hallo! Großartig! Hallo. Hallo. Schöne Grüße in den Doktor. Das finde ich eine Überraschung. Oh, das ist ja nett. Ja, da ist er jetzt. Ja, ich kann ihm was sagen. Ja, Mensch, Axel, toll. Ne? Und ich wünsch dir alles Gute. Ne? Und dann bleib gesund und Mutter. Ne? Und dann hab ein bisschen Spaß zusammen, gerade beim Weihnachten feiern. Wir haben ja alles gegeben. Wir haben auch noch mal Baumschmuck gekauft für die Mannschaft. Na, und, ja. Aber Herr Rotermund, jetzt müssen wir erst mal wissen, wo sind Sie gerade mit Ihrer Santos? Ja, wir sind gerade aus Antwerpen losgefahren vorgestern und fahren gerade an der Biscaya vorbei und sind jetzt auf dem Weg in den Atlantik und werden wahrscheinlich in Mitte nächster Woche die Azoren passieren. Und wie ist die Stimmung an Bord? Sehr gut. Heute haben wir den dritten Advent ein bisschen gefeiert. Der Baum wurde geschmückt. Wir haben ein paar Kinder an Bord. Das sind Kinder von Besatzungsmitgliedern. Die haben ein kleines Knusperhäuschen gebacken. Die Weihnachtsstimmung kommt jetzt richtig auf hier. Wunderbar. Ihre Eltern kommen dann demnächst an Bord, haben Sie uns gerade erzählt. Aber vielleicht können Sie uns noch erzählen. Ihr Werdegang, wir haben es gerade gehört, 20 Jahre haben Sie wirklich lange geschuftet, um Kapitän zu werden. Wie fühlt sich das jetzt an, da an diesem Ziel zu sein? Sehr gut. Und es macht sehr viel Spaß. Was ist das Schöne an dem Beruf? Viel Glück mit dem Schiff und der Mannschaft. Es ist, man kann mit dem Schiff die ganze Welt befahren. Und wir fahren jetzt hier gerade über den Atlantik bis nach Südamerika in die Karibik, wo wir wahrscheinlich dann auch Weihnachten feiern werden. Und das ist ja sonst nirgendwo möglich. Also ich sehe hier gerade zwei sehr gerührte Eltern mir gegenüber. Das war sehr schön, dass Sie die Zeit gefunden haben, von Ihrem Schiff hier wirklich live zu uns in die Sendung anzurufen. Das ist ganz toll. Ganz, ganz herzlichen Dank und Grüße an die ganze Besatzung von hier und einen Riesenapplaus vom Duckdalben raus auf die Santos. Vielen Dank. Sie haben mir noch erzählt, Sie sind auch auf dem, also Sie sind Segler. Segler nicht, wir haben ein großes Motorboot und wir sind europaweit damit unterwegs. Und das Schönste aber, das ist vielleicht zum Abschluss unseres Gesprächs, das Schönste, was ist es? Ja, das Schönste ist es, wenn Axel mit seinem Containerschiff uns entgegenfährt und wir uns gegenseitig anrufen, er mit seinem Sohn und wir mit unserer kleinen Hupe dann dazu und es gibt nichts Schöneres. Ne? Und wir winken und telefonieren und freuen uns einfach, dass wir ihn wieder haben. Wir freuen uns, dass Sie bei uns zu Gast sind und wir freuen uns, dass es geklappt hat, zu Ihrem Sohn zu schalten. Ganz herzlichen Dank. Familie Rotermund. Das war wirklich eine Überraschung, sagen Sie noch. Wir haben noch eine Hamburger Familie, die hat uns Grüße als Audionachricht geschickt. Hallo, wir sind die Familie von Felix, der dieses Jahr sein Nautilstudium abgeschlossen hat. Jetzt ist er auf seiner ersten Berufsfahrt mit der Valparaiso Express von Hapag-Lloyd. Und das über Weihnachten. Hey Felix, wir vermissen dich sehr. Wir hoffen, dass es dir gut geht, dass du Spaß hast und dass ihr alle schöne Weihnachtstage habt. Ganz viele Grüße aus Hamburg und komm gut zurück. Und dann haben wir noch eine Mail. Vivian Nentich schreibt: Ihr lieben Seefahrer, weit weg von der Heimat, von Herzen sende ich euch in die Ferne die herzlichsten Weihnachtsgrüße. Bleibt tapfer und wohlgemut, auch Menschen außerhalb der Familie denken an euch. Ihr macht einen tollen Job. Merry Christmas, Vivian. Und jetzt habe ich Silvio Gillert bei mir und Patricia Kopf. Wen möchten Sie grüßen? Also dieses Jahr möchte ich sehr gerne gerade die Leute auf See begrüßen, beziehungsweise kurz rausschicken, die sich einsam fühlen. Also ich glaube, das ist ein großes Thema, auch dort, auch auf lange Zeit einfach auf See zu sein. Und genau, und ich habe auch eine Doku auch gesehen über einen Kapitän, der auch mal auf See ist, weil ich habe leider nicht so einen großen Bezug dazu. Die konnten da auch tatsächlich über Weihnachten nicht mal auf Land sein. Das heißt, sie sind da auch auf See. Also vielleicht ein ganz großes Thema und deswegen, ja, Grüße daraus. Und Frau Patricia Kopf ist auch bei uns. Vielleicht Ihr Gruß? Ich wünsche allen Seeleuten da draußen, die tatsächlich nicht an Land sein können, auch ruhige See, dass sie ein paar ruhige Minuten auch über Weihnachten haben können mit der Crew oder auch alleine. Und das ist ja wirklich ein Riesenjob, den die da drauf machen. Ja, voll. Also ja, also ich arbeite auf Land. Also ich kann mir das tatsächlich nicht so wirklich vorstellen. Und aber das, was man halt die ganze Zeit hört, ist ja, ist ein harter Job. Und das auf Monate auf und deswegen, also, ja. Und dann haben wir Helmut Fischer bei uns. Er möchte seinen Sohn grüßen. Ja, ich grüße ganz herzlich meinen Sohn Jan Beuke, der gerade mit der Roald Amundsen von Teneriffa auf dem Weg nach Panama ist. Und zwar begleitet er 30 Schüler und 30 Lehrer nach einem Projekt Arbeit und Lernen. Und er selber wünscht sich als Weihnachtsgeschenk Heiligabend, dass die Familie herzliche Grüße bestellt. Und das hat er geschrieben, ja. Und er ist eigentlich auf den Spuren von seinem Opa. Denn sein Opa war früher Kapitän und ist hier zwar küstennah gefahren, aber es war ein Ritual früher. Gruß an Bord, 20 Uhr, Hermann Rockmann. Mit Grüßen auch von Norddeich Radio bei uns aus der Nachbarschaft, Norden Ostfriesland. Und dann musste der Opa sagen, so Kinder, Bescherung ist vorbei, Radio an und jetzt ist Ruhe. Und das muss man sich mal vorstellen, dass das die Kinder auch aushalten konnten. Ich habe aber vorhin gehört, dass sogar manche erst nach Gruß an Bord die Geschenke bekommen haben. Das ist dann wahrscheinlich die noch schlimmere Version. Ganz herzlichen Dank. Und eine Mail von Pauline Staats. Liebster Erik, schreibt sie, ich schicke dir und der ganzen Besatzung der Antonia Mersk weihnachtliche Grüße aus Holnitz hinaus auf hohe See. Ich denke an dich und vermisse dich sehr. Frohe Weihnachten. Deine Pauline. So, jetzt einmal durchatmen und Musik genießen. The universe. forget. You could be the first in the universe to make me cry, girl, to make me cry. You could be the first in the universe to make me cry, girl. Gruß an Bord und jetzt geht es wieder weit weg und so klingt das Schiff, um das es jetzt geht. So klingt der Tender Elbe. Das hat die Crew für uns extra an Bord aufgenommen und uns rübergeschickt, damit wir ein Geräusch haben, was wir Ihnen quasi mal vorstellen können. Und ich spreche jetzt mit der Kommandantin des Tenders Elbe, Michelle Niehage. Sie ist am Telefon. Ja, schönen guten Abend. Hier spricht Korvettenkapitän Michelle Niehage, die Kommandantin vom Tender Elbe. Sehr schön. Sie sind in der Ägäis im Moment und unterstützen dort eine NATO-Mission. Was passiert da gerade bei Ihnen? Wie müssen wir uns das vorstellen? Ja, wir befinden uns hier in unserem Patrouillengebiet und unser Hauptauftrag ist die Seeraumüberwachung. Das bedeutet, dass wir in dem uns zugewiesenen Gebiet sämtliche Schiffsbewegungen überwachen, diese weitermelden und somit auch einen wichtigen Beitrag zum Lagebildaufbau leisten, insbesondere im Hinblick auf Schleuseaktivitäten. Und wie ist die Lage gerade? Ruhig? Die Lage ist sehr gut, weil tatsächlich für die Besatzung macht es an sich ja keinen Unterschied, zu welcher Jahreszeit wir hier uns auf See befinden. Ein typischer Tag bei uns startet mit dem Wecklied und der Morgendurchsage des Wachoffiziers auf der Brücke und endet mit der Abenddurchsage des zweiten Wachoffiziers. Und genau neben den einsatzspezifischen Aufgaben, die wir zu erfüllen haben, nutzen wir dann die Zeit für die Ausbildung der Besatzung. Sie haben vor der Mission mal gesagt, das ist eine besondere Herausforderung, auch weil die Crew jetzt wirklich lange weg ist, seit November über Weihnachten und Silvester. Wie schwer ist das für Ihre Crew? Ja, Weihnachten und Silvester ist natürlich immer eine besondere Zeit im Jahr. Da fällt es jedem hier an Bord natürlich schwer, nicht zu Hause sein zu können. Und ich habe auch viele junge Soldatinnen in unserer Datenbank hier an Bord, die zum allerersten Mal Weihnachten und Silvester von ihrer Familie getrennt sind. Und natürlich ist aber auch nicht zu unterschätzen, welche besonderen Herausforderungen es für die Familien zu Hause ist, wenn ein Familienmitglied halt Weihnachten fehlt. Wir an Bord haben ja unsere feste Routine, die uns dabei halt hilft, auch mit solchen Situationen besser umzugehen. Und während unserer Abwesenheit leisten natürlich unsere Familien die doppelte Arbeit. Und das schmerzt es natürlich auch umso mehr, wenn wir über die Feiertage nicht bei ihnen sein können. Brauchen Sie denn manchmal ein Mittel gegen Heimweh? Ich glaube, das haben wir so an sich ganz gut unter Kontrolle, dadurch, dass wir ja auch immer so die Möglichkeit haben, dass ein Heimweh dann zu groß ist, dann nimmt man sich doch mal das Telefon, macht mal einen WhatsApp-Call und dann ist man ja ganz nah bei seinen Familien. Frau Michelle Niehage, Kommandantin des Tenders Elbe, vielleicht noch einmal ganz kurz, welches Wetter haben Sie? Also hier ist so ein bisschen kalt und mittlerweile dunkel, aber wie ist es bei Ihnen? Also wir hatten heute strahlend. Beim strahlenden Sonnenschein war das Telefon quasi abgeschaltet. Das haben wir unsere Leitungen nicht vertragen, dass der strahlende Sonnenschein ist. Aber nochmal ein herzliches Dankeschön an Frau Niehage, die uns jetzt gerade wahrscheinlich nicht mehr hören kann. Und bei mir ist jetzt Vizeadmiral Axel Derz. Er ist Befehlshaber der Flotte der Marine, also quasi der Chef auch von Frau Niehage. So, dass Sie da sind. So ist es, ja, gerne. Eine Kommandantin, die jetzt auf See ist, die da diesen Einsatz macht, jetzt uns gerade gesagt, ist das schon Normalität bei der Marine oder ist das immer noch ein Ausnahmefall? Nein, ich glaube, es ist zunehmend Normalität geworden. Sie ist nicht die Erste. Wir haben auch schon Damen, die schon den nächsten Schritt gegangen sind, also über das Führen eines Bootes, eines Schiffes hinaus, schon einen größeren Verband mit bis zu 800 Soldatinnen und Soldaten. Also es ist bei Weitem nicht die Ausnahme mehr. Wie groß ist die Sorge vor Zwischenfällen, wenn man das jetzt mal nochmal diesen Einsatz, den Sie jetzt da fahren in der Ägäis, Wie groß ist da die Sorge? Also das schwingt, glaube ich, bei jedem mit. Also bei jedem Kommandanten, bei jedem in der Besatzung, bei mir natürlich auch. Und wir wissen alle, die Einsätze, für die wir uns vorbereiten, können jederzeit irgendwie eine Änderung erfahren. Die sicherheitspolitische Lage kann sich ändern. Wir haben es in einem Einsatz der IGs auch schon gehabt, dass wir daraus dann eine Hilfeleistung an Land gehabt haben bei Naturkatastrophen. Ich selber hatte es auch mal, ich war mit einem Ausbildungsverband unterwegs und fand mich dann in einer Evakuierungsoperation wieder. Oh, das ist heftig dann. Das ist heftig, aber darauf bereiten wir uns ja vor und ist immer eine Herausforderung. Aber am Ende wissen wir, dass das, was wir an Training, an Ausbildung investieren, dann zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle zur Wirkung kommt. Jetzt ist die Marine in der Ägäis, aber wahrscheinlich werden sie auch wahnsinnig in der Ostsee gebraucht. Stichwort Schattenflotte und sowas. Genau, das haben wir festgestellt, dass wir natürlich schon seit 2014, aber natürlich jetzt erst recht seit 2022 deutlich mehr wieder das Augenmerk auf Ostsee, auf Nordsee, auf Nordatlantik legen müssen, mit all dem, was dort so richtig und auch mal weniger richtig vorwärts geht. Was ist Ihr Wunsch fürs nächste Jahr und vielleicht auch den Wunsch für Ihre Besatzungen, die jetzt draußen sind? Naja, also für jede Besatzung wünsche ich mir, dass sie an Leib und Seele unversehrt nach ihren Einsätzen wieder kehrt. Das sind wir uns auch immer gerne mal 4 Monate, 5 Monate, 6 Monate, also eine auch ziemlich lange Zeit. Dazwischen ist meistens relativ wenig Ruhephase und insbesondere stelle ich mir natürlich vor, dass wir unseren Beitrag dazu leisten können, dass die Sicherheit auf See, über See und unter See besser wird. Und welcher Gruß geht raus? Der Gruß geht raus an alle, die über die Weihnachtsfeiertage, die über den Jahreswechsel in See sind. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie wohl, halten Sie zusammen und wir denken an Sie. Axel Derz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ja, maritime Sicherheit, da haben viele ein Auge drauf, ganz besonders auch der Koordinator der Bundesregierung für maritime Wirtschaft und Tourismus, das ist Christoph Ploss, seit Mai im Amt. Sie sind aus Hamburg, seit 2017 im Bundestag. Es geht in Ihrem neuen Amt nicht nur um Wirtschaft und Tourismus, ich habe es gerade schon gesagt, um Sicherheit. Was braucht es dafür aus Ihrer Sicht? Ganz viele unterschiedliche Punkte, denn erstens ist die maritime Sicherheit nicht nur wichtig für die Seeleute und für die Menschen, die in der maritimen Wirtschaft arbeiten, sondern für unsere gesamte Volkswirtschaft, für unser ganzes Land. Denn wenn die Sicherheit nicht mehr gewährleistet ist, dann haben wir nicht mehr die Produkte in den Supermärkten, die wir jede Woche gern einkaufen. Und dann haben wir auch noch ganz andere Probleme im Land. Und deswegen ist der Stellenwert der maritimen Sicherheit auch für die Bundesregierung ganz, ganz wichtig. Wir haben jetzt unterschiedliche Beschlüsse gefasst, die auch in den nächsten Jahren ihre Geltung tragen sollen. Unter anderem haben wir gesagt, wollen wir die Routen in der internationalen Seeschifffahrt deutlich besser schützen. Wir werden deswegen unter anderem zum Beispiel EU-Missionen auch in Zukunft unterstützen, die dafür sorgen, dass die Sicherheit der Seeleute gewährleistet wird und dass die Schiffe da ohne Angriffe von Piraten zum Beispiel langfahren können. Wir investieren darüber hinaus auch in die maritime Forschung mehr als in der Vergangenheit, weil, das haben wir eben auch gehört, zum Beispiel die Ostsee und die Nordsee ein immer stärker umkämpftes Gebiet sein werden. Wir haben da insbesondere die Bedrohung aus Russland und viele Teile der Ostsee oder Nordsee sind noch gar nicht richtig erschlossen. Deswegen müssen wir auch damit anfangen, zum Beispiel die Ost- und Nordsee besser zu kartografieren. Wir brauchen Systeme, mit denen wir genau wissen, was in der Nord- und Ostsee passiert, um dann entsprechend handeln zu können. Und wir werden auch viel stärker in die Marine investieren, auch in den Marineschiffbau. Und die Bundesregierung hat auch klar gesagt, wir wollen den Marineschiffbau in Deutschland stärken. Da muss man ja sagen, weil wir uns da nicht abhängig von anderen Ländern machen wollen. Ja, norddeutsche Werften sind ja im Moment gerade sehr optimistisch. Das sah selten so gut aus wie jetzt. Das stimmt. Also die Werften werden davon profitieren. Wir werden auch Wert darauf legen, dass die Gelder, die Deutschland in den Marineschiffbau investiert, möglichst dann in Deutschland bleiben, dass daraus auch Arbeitsplätze entstehen, dass daraus Wertschöpfung entsteht. Denn es geht ja nicht nur darum, dass wir ein Schiff kaufen, sondern das kann auch ein wirklich starkes Zukunftsmodell sein für die Werften in Norddeutschland. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir an vielen Standorten in Norddeutschland auch wirklich ein starkes Wachstum durch diese Investitionen sehen werden. Also viel vor. Wen möchten Sie grüßen? Ich möchte einmal ganz herzlich Danke sagen im Namen der Bundesregierung. Einmal natürlich an die Marine, aber auch an alle Seeleute. Denn ohne ihre Arbeit hätten wir ganz viele Dinge in Deutschland gar nicht, die für uns selbstverständlich sind. Unsere gesamte Volkswirtschaft, unser Zusammenleben, all das, was den Tag so schön macht, das hängt ganz stark von der maritimen Wirtschaft ab und von der tollen Arbeit der Männer und Frauen an Bord. Und deswegen möchte ich einmal dafür ganz herzlich Danke sagen. Ganz herzlichen Dank, dass Sie hier waren. Ja, wir sind hier in der Seemannsmission Duxalben in Hamburg, blicken jetzt raus auf die meistbefahrene künstliche Seeschifffahrtsstraße der Welt. Kleine Quizfrage, was ist das? NOK, ganz genau, der Nordostseekanal. Anina Pomarenke war mit Lotsen unterwegs. Über eine kleine Leiter klettert Ralf Eberhardt vom auf den Wellen wankenden Lotsenboot auf das niederländische Frachtschiff Elisa K. Zügig bahnt er sich seinen Weg durch den Nieselregen über enge Treppen rauf zur Brücke. Dort wird der Lotse freundlich von Kapitän Sebastian Gipinski und seinem ersten Offizier in Empfang genommen. Das fast 87 Meter lange Schiff soll sicher in die Südschleuse des Nordostseekanals in Brunsbüttel navigiert werden. Lotsen wie Ralf Eberhardt kennen das Revier genau. Wir wissen jetzt, aha, jetzt läuft Ebbe oder Flut und wie man dann am besten da reinfährt durch den Stromschnitt, weil dahinter ist strömungsfreies Gewässer, dann reagiert das Schiff gleich wieder ganz anders. Eberhardt ist einer von aktuell 148 selbstständigen Lotsen, die für die Einfahrt in die Schleuse und die Passage des Nordostseekanals bis kurz vor Rendsburg zuständig sind. Wie die meisten seiner Kollegen ist er zuvor als Kapitän zur See gefahren. Auf dem Nordostseekanal herrscht ab einer Fahrzeugtiefe von 3,10 Meter Lotsenpflicht. Denn auf der meistbefahrenen künstlichen Seeschifffahrtsstraße der Welt kann es auch mal eng werden. Kapitäne, die fahren über die Nordsee oder über den Atlantik und da ist alles sehr weit und sehr auseinandergelaufen. Und wenn ein Schiff auf 4 Kilometer rankommt, dann wird er schon nervös. Hier kommt er auf 20 Meter an, Jana Schifferrad. Und ja, dafür sind wir eigentlich da. Then we have some presents for you. Der Umgang auf der Brücke ist professionell und herzlich. Heute hat Ralf Eberhardt Weihnachtsgeschenke für die 19 Crewmitglieder dabei. Schokolade, eine Großkarte und eine Bluetooth-Box. Mehr als 1000 spendenfinanzierte Geschenke verteilt die Seemannsmission Brunsbüttel rund um die Feiertage. Espen Hagena ist einer von zahlreichen Ehrenamtlern, die die Geschenke liebevoll verpacken. Insbesondere für die vielen philippinischen Seeleute mittlerweile ein echtes Highlight. Sie fragen schon seit Wochen nach den Geschenken. Als Sohn eines Kapitäns weiß Hagena, was solche Gesten bewirken können. Ich war auch oft mit an Bord der Schiffe und wenn man halt wirklich sieht, wie die Seeleute sich darüber freuen, dass jemand da ist, der einfach auch der mal ein kleines Geschenk vorbeibringt und einfach auch zeigt, hey, es ist jemand, der dem ja auch wichtig sei. Das ist einfach schön. Oder auch wenn die hier sind, telefonieren, das Erste, was die hier machen, ist meistens, dass sie mit ihren Familien telefonieren. Und was dann immer auch für wie groß noch die Freude ist, dann zeigen sie es auch ganz stolz. Hier schaut mal die Leute von der Seemannsmission. Es ist einfach schön zu sehen, wie sich Menschen über sowas auch freuen können. Lotse Eberhardt und Kapitän Lipinski stehen mittlerweile Steuerbord auf der Brückennock. Von dem kleinen Außendeck neben der Brücke haben sie eine bessere Sicht auf die Schleuse, in welche die Elisa K. nun gemächlich einfährt. Eine knappe Stunde hat das Manöver gedauert. An der Schleuse übernimmt ein anderer Lotse für Eberhardt. Er wird das Schiff bei der Passage durch den Nordostseekanal begleiten, damit auf der wichtigen Verkehrsstraße kein Unglück passiert. Eindrücke vom Nordostseekanal. Jetzt stellen wir uns alle zusammen ein Schiff vor, die Thor Heyerdahl. Ein Dreimast-Segelschulschiff, 1930 gebaut, Heimathafen Kiel. Wunderschön, wenn sie unter vollen Segeln unterwegs ist. Vielleicht haben Sie die Thor Heyerdahl auch schon mal in Hamburg oder auf der Ostsee bewundert. Und mittlerweile ist die Thor Heyerdahl mit Jugendlichen immer wieder unterwegs. 34 sind gerade an Bord, dazu kommen noch Lehrkräfte und die Crew. Und wir haben jetzt hier bei Gruß an Bord hier im Mütter zu Gast, deren Kinder gerade unterwegs sind. Das sind Miriam Tanhua, Susanne Salomon und Annika Nielsen. Schön, dass Sie da sind. Wir haben ja jetzt schon in der Sendung oft gehört, dass es sehr hart ist mit Weihnachten. Sind dann die Familienangehörigen weg. Bei Ihnen sind es die Kinder. Wie ist das für Sie? Also die Kinder fehlen natürlich. Die Kinder haben sich aber auch selber ausgesucht und haben da natürlich eine ganz andere Gemeinschaft gefunden. Wir zu Hause sitzen und versuchen das so ein bisschen wieder aufzuleben, aber tatsächlich funktioniert das ganz gut. Wie ist es bei Ihnen? Haben Sie gedacht, als was Ihr Sohn oder meine Tochter. Die Tochter gesagt hat, ich möchte da mit, ich gehe jetzt auf See und bin wirklich monatelang weg? Also mich hat das sehr gefreut, weil ich selber mir das für mich nicht habe vorstellen können, schon gar nicht in dem Alter. Und ich bin begeistert über den Mut dieser jungen Menschen, die sich dort zusammenfinden und mit diesem Projekt Klassenzimmer untersegeln, sich auf die Fahrt machen und lernen und wachsen und die Welt entdecken. Also dadurch geht der Schmerz ein bisschen weg, wenn man zu Hause sitzt und denkt, wo sind jetzt die Kinder an Weihnachten, weil das ja doch ein sehr wichtiges Familienfest ist. Ja, also für mich ist das so, ja. Was wünschen Sie? Also ich glaube auch, dass die Kinder so viel mehr mitbringen und auch wir tatsächlich dadurch so viele spannende Momente erleben über die Kinder, dass es es einfach wahnsinnig wettmacht, dass sie jetzt einmal ein Jahr aussetzen zu Hause, sondern dass sie stattdessen für ihr Leben an Weihnachten immer wieder dran zurückdenken werden, wie war es damals auf der Tour. Wo sind sie denn an Weihnachten, die Kinder? Unterwegs. Sie sind jetzt gerade auf Dominica angekommen, machen da eine Pause vom Schiff tatsächlich, sind in Familien untergebracht und fahren aber, ich glaube, am Montag oder Dienstag weiter, um dann nach Panama an Land zu gehen, aber dazwischen halt dann auf See zu sein. Und haben Sie regelmäßig Kontakt oder wie machen Sie das? Also es besteht die Möglichkeit, Kontakt zu nehmen. Nicht alle Jugendlichen nutzen das, aber wir... Also es liegt an den Jugendlichen. Also, aber man kann vielleicht sagen, wenn man nichts hört, geht es allen wunderbar, denke ich. Man muss aber auch sagen, dass die ja auch regelmäßig einfach Blogbeiträge und sowas posten. Und also bei uns ist das so, wenn jetzt ein neuer Blogbeitrag reinkommt, dann wird alles stehen und liegen gelassen. Und dann setzt man sich erstmal aufs Sofa und genießt erstmal die Neuigkeiten, weil es immer sehr spannend ist, natürlich zu wissen, was die jetzt da machen. Man wartet schon die ganze Zeit drauf. Jetzt hört man ja auch immer wieder von Stürmen und Unwetter. Wie groß ist da die Sorge, dass irgendwie es ungemütlich werden könnte auf dem Schiff? Also ich glaube, die hatten es schon ein bisschen ungemütlich. Wir haben keiner raus über die Bisaya. Das war, glaube ich, schon auch ein bisschen schaukelig und seekrank war da auch der ein oder andere. Aber wir denken, dass sie da sehr gut betreut sind und dass sie da auch wirklich wissen, was sie tun und wann sie losfahren. Und das Schiff hat ja auch immerhin 50 Meter, ist jetzt nicht ein ganz kleines Schiff. Da haben wir vollstes Vertrauen. Und dann haben wir noch Audiogrüße, ich glaube, von Elternkollegen von Ihnen. Und die hören wir uns jetzt an. Ihr Lieben auf der Tour Heyerdahl, wir denken an euch und wünschen euch eine richtig tolle Weihnachtszeit in der Karibik. Ihr erlebt sicher ein unvergessliches Fest in eurer großen Tourfamilie. Wir sind in diesen Wochen dabei, Adventskalender zu öffnen, den Weihnachtsbaum zu schmücken, im Advent unterm Baum und beim Plätzchenbacken zu singen, die Sternchen- oder Nussspur zu finden, Kretti-Benz zu backen und Jule Tomte Milchreis zu kochen, Lebkuchen-Hexenhäuser zu bauen, Wichtelteller aufzustellen, auf das Glockenspiel des Christkinds zu warten, im Advent zu puzzeln, die Schleifen des Vorhangs zu öffnen, zu rätseln, ob der Weihnachtsmann oder das Christkind kommt, oder zu versuchen, endlich das Christkind heimlich zu filmen. Vielleicht bringt ihr ja für nächstes Jahr ein Ritual von der Tour mit. Wir schicken euch allen herzliche Umarmungen von zu Hause. Feiert schön! Eure Eltern, Geschwister, Großeltern und alle, die euch lieb haben. Das ist mal ein kreativer Gruß. Im Chor gesprochen. Jetzt noch an Ihre Kinder direkt die Grüße. Gehen an. An alle tatsächlich. Also mein Sohn ist mit, ich möchte aber nicht nur ihn selber grüßen, ich möchte die ganze Mannschaft, die Besatzung grüßen und die da alle Mann mit 50 auf dem Schiff sind. Auch mir geht es so, meine Tochter ist mit, aber die Grüße richten sich an alle, an diese ganze wunderbare Gruppe. Und vor allem auch an die Leute, die uns an Weihnachten ersetzen, indem sie schön den Tisch auftischen, schön Musik machen und sich aus dem Nichts irgendwelche tollen Geschenke ausdenken. Also frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten an die Tor Heyerdahl. Und jetzt wird es nochmal richtig rührend. Ich hoffe, ich schaffe diese Mail. Die 13-jährige Sophia und ihre 3-jährige Schwester Carla grüßen ihre Mutter Svenja Pullmann-Saluna auf dem Lotsenstationsschiff Weser in der Deutschen Bucht. Sie schreiben, hallo Mama, Carla und ich vermissen dich heute ganz doll und grüßen dich aus Cuxhaven von der Kugelbarke. Mami, siehst du gerade den Stern am Himmel? Nala ist immer da und passt auf uns auf. Kommt gut durch die heilige Nacht. Wir denken an alle Seefahrer und zünden eine Kerze für euch an. Pass gut auf dich, deine Crew, die Lotsen, den Tender und deinen Dampfer, die Weser auf. Deine Töchter Sophia und Carla. Grischek und Ralf Lübcke. Und jetzt geht ein Gruß raus an Judith Schächter, abgeschickt von Maren Schächter. Liebe Judith, deine allerliebste Schwester, deine allerliebsten Eltern und dein allerliebster Bruder wünschen dir ein frohes Weihnachtsfest, während es bei uns wahrscheinlich regnet. Bist du da, wo es warm ist? Die Sonne scheint und Palmen unter dem blauen Himmel wachsen. Wir hoffen trotzdem, dass du schön brav warst. Und dir das Christkind viele schöne Geschenke bringt. Feier schön, auch in der Ferne. Auch ohne uns. Wir denken an dich und freuen uns jetzt schon auf deine Rückkehr. Ganz herzliche Grüße von Mama, Papa, Sebastian und Maren. Sie hören Gruß an Bord an Heiligabend. Lennart Burke und Melvin Fink aus Hamburg, die sind im September in ihre erste Weltumsegelung gestartet und standen dann kurz vor dem Aus dieser Regatta, denn sie hatten einen Mastschaden. Aber aufgeben, das wollen die beiden absolut nicht. Und sie haben uns auch einen Gruß geschickt und den hören wir uns jetzt an. Hallo, hier sind Lennart und Melvin und wir grüßen euch alle aus dem Indischen Ozean, der gerade ziemlich wild ist und nicht nett für uns. Ja, wir humpeln gerade zurück Richtung Reunion. Wir mussten leider die dritte Etappe unserer Weltumsegelung abbrechen aufgrund eines Schadens in unserem Rig. Aber uns geht's gut. Wir haben den Schock mehr oder weniger überstanden und segeln jetzt nach Reunion, um dort unsere Schäden zu begutachten und die Möglichkeiten des Wiedereinstiegs in das Rennen auszuloten und dann wieder an den Start zu gehen. Genau, wir sehen ja gute Chancen und aufgeben gibt's für uns nicht, immer weitermachen und schauen jetzt im Rahmen unserer Möglichkeiten, wie es weitergeht. Freuen uns aufs Weihnachtsfest, freuen uns aufs Ankommen, freuen uns auch, ehrlich gesagt, auf unsere Freundinnen, die schon auf uns warten auf Réunion und genießen dann die Zeit, machen das Beste draus. Also vielen, vielen Dank für die Chance, uns hier zu melden und euch einmal zu grüßen. Denn sonst ist man hier ziemlich einsam auf See. Wir haben nur uns beide. Es dauert alles länger als geplant. Ja, wir haben ein sehr langsames Boot gerade, aber uns geht's gut. Ganz liebe Grüße. Ciao, ciao. Bis denn. Melvin und Lennart von ihrer Hochseeregatta. Und zu Gast sind jetzt Markus Warnke, Vorstandsvorsitzender vom Hochseeverein Transocean. Und Bert und Marlene Frisch sind auch da, die sich auch damit wirklich richtig gut auskennen. Wir müssen es einmal kurz einordnen, Herr Warnke, mit dieser Weltumsegelung. Wie kommt man auf so eine Idee? Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Man hat eine große Liebe zum blauen Wasser, zur See. Man möchte gerne unterwegs sein. Und ja, unsere Mitglieder, die 5.500, die wir haben, haben alle gemeinsam diese Liebe. Und wir fahren halt in sehr kleinen Booten auf sehr großen Ozeanen unterwegs, sind auch in hohen Breiten unterwegs. Und manche von uns, unsere Schnellsegler, machen das dann im Regatta-Modus. Die beiden jetzt auch bei der Globe 40, eine Weltumsegelungsregatta. Wir haben ein zweites Schiff dort am Start. Lisa Berger und Jade Edwards sind noch unterwegs. Die sind jetzt kurz vor Sydney. Und das ist halt ein Teil unserer Gemeinschaft, die es gerne zügig haben. Aber jetzt so ein Schaden dann am Boot, das ist doch total frustrierend. Das ist natürlich frustrierend, aber das ist halt auch in einer gewissen Weise normal, weil wenn man sich auf See bewegt, dann gibt es immer irgendetwas, was nicht mehr funktioniert. Und die, die lange unterwegs sind von uns Seglern, sagen auch, na, das Schöne eigentlich daran ist, man repariert sein Boot einfach an sehr viel schöneren Orten als sonst. Und das ist halt einfach Teil davon. Darauf muss man sich halt einlassen. Und deswegen versuchen wir als Verein eben Menschen auch zu befähigen, das zu machen. Und dazu gehört eben nicht nur die Segel zu stellen, sondern mit dem Boot umzugehen, mit Verpflegung umzugehen, mit Nautik umzugehen, mit Wetter umzugehen. Und all diese Erfahrungen, die wir halt im Verein haben, geben wir dann andere weiter. Bert und Marlene Frisch sind auch immer wieder mit ihrem Boot unterwegs. Was ist der Reiz, wirklich lange auf einem Schiff unterwegs zu sein? Es ist eigentlich die Zweisamkeit. Also wir segeln nur zu zweit und haben eigentlich großartige Erlebnisse unterwegs miteinander. Aber besonders schön ist auch das Ankommen. Aber kein Stress an Bord zu zweit? Nee, weniger mehr Stress an Land als auf See. Was macht es für Sie aus? Also für mich ist es, ich bin früher mal zur See gefahren. Ich habe einfach tief drin von meinem Vater geerbt, eine Liebe zur See. Und dieses Gefühl zu zweit, einen Ozean zu überqueren, ist einfach großartig. Übrigens ist heute unser Ocean Crossing Day. Vor 16 Jahren sind wir heute an diesem Tag, vielleicht die Uhrzeit, eingelaufen in St. Lucia. Herzlichen Glückwunsch, das ist ja ein Jahrestag. Bei Ihnen gibt es aber auch diese berühmten Einhandsegler, also Menschen, die alleine übers Wasser fahren. Ja, also die meisten segeln zu zweit, manche auch ganz alleine. Das finde ich unglaublich, also ganz alleine. Ich glaube, eine von Ihnen ist eigentlich permanent unterwegs. Die ist genau, die müssen wir jetzt auch auf jeden Fall grüßen. Susanne Huber-Kölfi, das ist eine Frau, die eigentlich eher so einen pelagischen Lebensstil hat. Die ist eigentlich immer unterwegs. Und wir nennen sie, oder die Szene nennt sie auch die Königin des blauen Wassers. Und du hast schon gesagt, auf ihrem Boot Nehai, wir nennen sie auch Nehai, Susanne, hört diese Sendung seit Jahrzehnten, oft mitten im Ozean über Kurzwelle. Mittlerweile ist die Technik schon verändert, aber liebe Nehai, Susanne, ich wünsche dir einen hoffentlich ruhigen, friedlichen Weihnachtsabend. Du bist wieder auf See, vor ein paar Tagen von Neuseeland ausgelaufen mit östlichem Kurs. Es hoffen sich guten Wind in den Segeln, erträglichen Seegang, ordentlich Spekulatius und Marzipan gebunkert. Vielleicht auch einen guten Schluck. Ja, das war es schon an Susanne, aber ich habe noch eine Susanne mit ihrem Egon unterwegs, auf dem Weg durch den Atlantik mit ihrer Northern Genet und sie verbringen den Heiligen Abend in diesem Jahr auf den Kanarischen Inseln. Sind die Grüße rausgegangen? Ich würde sehr gerne noch unsere Stützpunkte grüßen, denn Markus hat schon gesagt, man repariert an schönen Stellen. Und da haben wir zur Hilfe 180 Stützpunkte in der Welt und es ist mir ein Vergnügen zu grüßen Roxana. Roxana ist in Ushuaia, das ist ganz dicht bei Kap Horn. Oder Benny, der ist ganz dicht am Nordkap, nämlich in Tromsø. Oder Martina in Sitka in Alaska. Oder Urs auf Samoa im Südpazifik. Also wirklich eine Portion Fernweh kriegt man damit. Mussten Sie schon mal die Seenotretter rufen? Das gehört für uns alle mit dazu, dass man weiß, dass man die immer braucht. Und natürlich hoffen wir, dass wir sie möglichst selten rufen müssen. Manchmal werden wir auch gerufen, wenn es darum geht, jemanden zu finden. Also da haben wir mit unseren Stützpunkten manchmal auch eine Unterstützung, die wir anbieten können. Aber ja, auf jeden Fall, das ist eine ganz, ganz enge Zusammenarbeit. Darf ich noch einen Dank an die Retter? Ja. Einen herzlichen Dank an die Seenotretter, an die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrecher. Da ist mir wichtig zu sagen, da ist nicht nur die Sache mit den Rettungskreuzern der Nord- und Ostsee, was wir alle kennen und was wir großartig finden, sondern sie sind auch international unterwegs. So zum Beispiel koordiniert, wir nennen sie Bremen Rescue, das ist der Funkruf, koordinieren Notfälle auf der ganzen Welt. Wir hatten vor nicht langer Zeit einen Notfall, ein Schiff ist gesunken, eins von unseren 800 Meilen südöstlich von Brasilien, und die Seenotretter in Bremen koordinieren dann so, dass sie mit den Coast Guards reden und haben ein Schiff umgeleitet, das unseren Mann nach 4 Tagen aus der Rettungsinsel geborgen hat. Er hat überlebt, nur dadurch. Das ist doch ein Applaus wert. Ja, da kann man nur sagen, Sie fahren raus, wenn andere in Not sind, die Seenotretter. Vermutlich kennt ihr das Boot nördlich von Balfour. Eine Person ist am Kopf verletzt. Motor spricht nicht an und das Boot ist ebenfalls blockiert. Wir haben auflaufendes Wasser, also muss es sehr, sehr, sehr schnell gehen. Achtung, festhalten. Ihr seid zu viert an Bord, 2 Erwachsene, 2 Kinder. Einsatz war ein Motorboot, das den Anker nicht mehr lösen kann. Dreht nicht. Der ist bombenfest unten in Schlamm. Wir müssen hier am besten rausbrechen. Vielleicht liegt den Druck drauf voraus. Wir haben 2,5 Meter See, das ist schon sehr ruppig. Aber da kriegen wir voll auf den Sack. Vorschau. Jo, da kommt ein Decker. Wir sind mit runter wieder gut extrem versetzt, also ist äußerst schwierig anzukommen. Die Nordsee verzeiht keine Fehler. Ausschnitte aus der sehr, sehr erfolgreichen und wirklich spannenden NDR-Doku-Serie Die Seenotretter. Und die 9 Folgen übrigens, die gibt es ab 30.12. natürlich in der ARD-Mediathek. Und die Seenotretter dürfen bei Gruß an Bord natürlich nicht fehlen. Christian Stippel da ist da, der Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Schön, dass Sie da sind. Und da gab es ja gerade schon richtig viel Vorschusslorbeeren. Ja, in der Tat. Und wir freuen uns, dass wir natürlich auch so anerkannt werden. Nicht nur in Nord- und Ostsee, wo man uns, wie schon gesagt wurde, kennt. Nicht nur in Deutschland, wo man uns durch 13.000 Sammelschiffe im ganzen Land kennt, sondern wir helfen tatsächlich für Seeleute und auch für Wassersportler weltweit, für jedes Schiff, was eine deutsche Flagge führt oder was deutsche Seeleute an Bord hat. Sie sind finanziert, Sie haben es gerade angesprochen, die Schiffchen, die sehen wir überall. Die stehen in fast jedem Restaurant, kann man fast sagen. Sie sind finanziert durch Spenden. Jetzt in Krisenzeiten, merken Sie, dass das Geld nicht mehr so locker sitzt? Toi, toi, toi, für dieses Jahr können wir noch nichts sagen, weil unsere Buchprüfer extern wie intern erstmal im Januar genau gucken müssen. Aber wir hoffen, gerade jetzt vor Weihnachten ist natürlich die spendenstarke Zeit, wo auch Menschen nur spenden, die vielleicht einmal im Jahr nur spenden. Deswegen können wir das ganz schwer vorhersagen, was sich bis Jahresende noch tut. Sogar die letzte Woche, also zwischen Heiligabend und Neujahr, ist war noch ganz wichtig für uns. Wir hoffen, dass uns die Menschen weiterhin die Treue halten. Das funktioniert glücklicherweise seit 160 Jahren so freiwillig, unabhängig und spendenfinanziert. Gerne einen Applaus. Ich hatte die große Ehre, im vergangenen Jahr auf Fehmarn ein Schiff der Seenotretter auf den wunderschönen Namen Helene zu taufen. Jetzt wollte ich mal nachfragen, wie geht's Helene und was hat sie so erlebt? Helene geht's gut. Helene war vielfach im Einsatz in diesem Jahr und zwar auch für ganz unterschiedliche Indikationen. Für Schiffe mit Wassereinbruch, genauso wie für Trennsportler, die vermisst waren und die durch glückliche Umstände dann wiedergefunden werden konnten. Das freut mich doch. Und Sie sind ja auch an Weihnachten im Einsatz. Auch die Seenotretter machen keine Pause. Das heißt, an Bord wird dann auch gefeiert? So ist es. Wir grüßen von hier aus alle unsere Besatzungen, die jetzt an Bord Dienst tun, aber auch alle unsere 800 Freiwilligen, die jetzt mit Handy in der Tasche um den Weihnachtsbaum sitzen an den Festtagen und auch über den Jahreswechsel und genauso rufbereit sind, einsatzbereit sind wie an jedem anderen Tag im Jahr. Man muss ja sagen, die Seenotretter, Sie haben es gerade gesagt, sind doppelt so alt wie unsere Sendung, Gruß an Bord. Also beide sind doch wirklich unverzichtbar, würden Sie auch so sagen? Das würde ich auch so sagen. Wir freuen uns immer, wenn wir auf Gruß an Bord hinweisen können. Wir wissen das auch. Wir lesen das auf unseren Social-Media-Kanälen, wie sehr die Menschen mit uns, aber auch eben mit Gruß an Bord verbunden sind. Da gehen die Erinnerungen wirklich von einer Tasche in die andere sozusagen. Ganz herzlichen Dank, Christian Stibbeldey. Und Sie hören Gruß an Bord. Eine lange, lange Tradition im NDR und ich freue mich riesig, dass wir hier sitzen können mit wirklich vielen Menschen, vielen Angehörigen der Seefahrer und Seenotretter sind natürlich auch da und gemeinsam hier Kaffee und Lebkuchen trinken und essen können. Und mittendrin ist auch Adrian Feuerbacher, er ist der Chefredakteur des Norddeutschen Rundfunks, quasi unser Kapitän, ne? Uiuiui, hoffentlich kann ich dem gerecht werden, aber ich versuche mein Bestes. Aber sag mal, wie stolz bist du auf diese wirklich lange, lange Traditionssendung? Ich bin wahnsinnig stolz und muss sagen, dass ich immer wieder heute Abend auch ziemlich ergriffen war, wie, glaube ich, manche Menschen hier im Raum. Da sieht man schon manchmal auch eine Träne glitzern. Und das hat ja auch damit zu tun, dass Gruß an Bord einfach Teil einer norddeutschen Radiogeschichte ist und Teil der auch Kindheitserinnerung von so vielen Hunderttausenden von Menschen. Und wenn man das vielleicht auch als Chefredakteur mit in die Zukunft tragen und mit bewahren darf, dann kann man darauf nur stolz sein. Aber genauso wichtig ist uns, und das zeigt ja auch diese Sendung, dass wir, naja, nicht nur eine sehr wichtige Tradition sein wollen, sondern eben auch in die Zukunft blicken. Wir wollen schauen, was die Seefahrt für ein wichtiger Ausbildungsberuf ist. Wir wollen blicken auf die Relevanz, die das hat für unsere Sicherheit. Wir haben Gäste hier der deutschen Marine. Wir wollen darauf schauen, was das für eine Bedeutung hat für den Wirtschaftsstandort Norddeutschland. Aber bis hin zu so vielen Geschenken, die nicht unterm Baum lägen, die da nicht liegen könnten, wenn es nicht zum Beispiel Seeleute, die wir zu Anfang hier großartigerweise ja zu Gast hatten, von den Philippinen gäbe, die unter ziemlich harten Bedingungen dafür sorgen, dass diese Weihnachtsgeschenke uns in Containern hier in Deutschland erreichen. Also eine große Wertschätzung an diese Seefahrer-Community und natürlich auch an die Familien. Was nimmst du aus diesen 2 Stunden hier ganz besonders mit? Na, ich nehme mit, dass es gar nicht mehr so einfach ist, hier, naja, so einen Altersschnitt in diesem Raum festzustellen, weil der Raum voll ist mit Menschen, die in der Mitte ihrer Ausbildung stehen, voll ist mit Menschen, die in der Mitte ihres Berufslebens stehen und natürlich auch voll ist mit Menschen, die Eltern sind, Eltern von Jüngeren, von Schülerinnen und Schülern, aber auch natürlich stolze Eltern von Menschen, die vielleicht schon Kapitänin oder Kapitän geworden sind. Und dass das hier so was Verbindendes hat über so viele Altersgrenzen hinweg, das finde ich ganz großartig. Adrian Feuerbacher, und ich habe mir gedacht, du könntest den nächsten Gruß vorlesen. Möchtest du? Das versuche ich unbedingt. Gruß an Konrad David Westermann, der über Weihnachten auf einem Schiff vor Taiwan ist. Er ist als Second Mate DPO auf der Seahorse. Das erste Mal so weit weg von heimischen Gefilden. Lieber Konrad, ganz weit weg von unserem üblichen Fondue und Rouladen-Weihnachtsessen, wirst du die Verpflegung an Bord der Seahorse sicherlich auch großartig finden. Nur fehlt dieses Jahr die Prise Eltern- und Schwesternliebe in unmittelbarer Nähe. Und bestimmt auch die Creme Caramel. Wir hier zu Hause, Eva, Loni, Ralf und Mama, denken ganz fest an dich, wünschen allzeit eine Handbreit Wasser unterm Kiel und eine ganz nette Besatzung an Bord des Seahorse. Alles Liebe und frohe Weihnachten von uns allen hier im Duckdive. Oh. Ganz herzlichen Dank. Jetzt eins müssen wir noch klären mit diesen Kurzwellen. Es ist wirklich so, dass wir die immer noch anmieten. Müssen oder wollen? Wollen, absolut wollen. Jemand zwingt uns dazu, heutzutage noch Kurzwellen anzumieten. Und wir wissen alle, dass es ganz viele Wege, Gott sei Dank, ja inzwischen gibt für Seeleute, Kontakt zu halten zu Familien, ne? Sei es über Satellit, über WhatsApp, auch über Telefon, wie auch immer. Und trotzdem ist uns das wichtig mit den Kurzwellen. Und gerade eben haben wir ja auch schon gehört, dass es zum Beispiel auf Segelschiffen unverändert Menschen gibt, die das auf diese Weise nutzen. Und solange das der Fall ist, sollten wir auch weiter Kurzwellen anmieten. Jetzt auch Bernd Seiser aus Ottenau dazu, er kommt aus Baden-Württemberg, hat uns aufgesprochen und er ist wirklich ein Kurzwellen-Spezialist und ein wirklich großer Fan von Gruß an Bord. Gerne möchte ich alle Ihren Mitglieder und Freunde des Radio Taiwan International Hörerclubs Ottenau, die zu Weihnachten auf den Weltmeeren unterwegs sind, sowie die deutschsprachigen Redaktionen von den internationalen Kurzwellenprogrammen in aller Welt herzlich grüßen. Gesegnete Weihnachten sowie ein gutes neues Jahr 2026 wünschen. Ein extra Gruß geht auch diesmal wieder an Felix Ries, der in diesem Jahr wieder aus der Antarktis auf der Neumeier-Station diese Sendung von Gruß an Bord verfolgen wird. Ich hoffe, alle haben einen verständlichen Empfang und möchte mich gerne auch beim NDR für den heutigen Einsatz der wichtigen Kurzwellen bedanken. Auch dem Gruß-an-Bord-Team wünsche ich ebenfalls gesegnete Weihnachten und ein gutes neues Jahr 2026. Bernd Seiser aus Ottenau. Mein liebster Kapitän, wo auch immer du gerade auf den Wellen unterwegs bist, in meinem Herzen bist du ganz nah bei mir. Meine Liebe ist so groß wie der Ozean zwischen uns. Jeder Herzschlag überwindet die vielen Meilen, den Wind und die Kälte. Ich denke an dich und wünsche dir ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. Bald schon bist du wieder bei mir und bis dahin halte ich dich mit jeder Faser meiner Seele fest. In Liebe, Zucker. Und an deine Crew und an alle Seeleute da draußen auf See, die ihre Pflicht tun. Euch allen wünsche ich von Herzen frohe Weihnachten und immer ein Licht, das euch sicher an euer Ziel führt. Thank you. ganz herzlichen Dank für diese wunderbare Musik. Franzi Krischek. Das Akkordeon ist ja nun auch als Seefahrtsinstrument bekannt, als Schifferklavier oder so ähnlich wird es genannt, ne? Ja, es ist ein sehr praktisches Instrument für die Seefahrt, denn es stellt immer ein ganzes Orchester dar. Wir haben einen Bass, wir haben Harmonien und wir haben rechts eine Melodie. Also ein sehr geeignetes Instrument. Außerdem, wenn man mal hinhört, es ist der Atem der See. Es schnauft. Ach, deshalb vielleicht. Ja, genau. Und es war dazu immer noch ein praktisches Instrument, weil es nicht viel Platz wegnimmt. Also man konnte es sehr gut immer noch bis heute an Bord mitnehmen. Man muss es nur spielen können. Ja, die einen sagen so, es sei ein leicht zu lernendes Instrument. Ich behaupte anderes. Man muss auch, wie bei jedem anderen Instrument, sehr viel üben. Sie haben auf Ihrer Homepage stehen, Akkordeon, aber schön. Was meinen Sie damit? Ja, dem Akkordeon eilt immer der Ruf voraus, immer so volkstümliche, dümpelnde Volksmusik, deutsche Volksmusik hauptsächlich zu machen. Ich will so ein bisschen den Gegenbeweis antreten, dass Akkordeon einfach so auch ein wunderbar schönes Instrument ist, was man auch in vielen anderen musikalischen Richtungen einsetzen kann und was wunderbar klingt und immer von Herzen kommt. Ja, das merken wir heute Abend ganz besonders, oder? Ja. Haben Sie auch noch einen Gruß bei Gruß an Bord? Och, ich grüße alle Leute, die gerne Musik hören und alle Leute, die ja nicht zu Hause sein können und ja, dann ihrer Arbeit nachgehen. Denn das mussten wir auch immer noch als Musiker auch ständig Silvester spielen, Weihnachten spielen, immer spielen. Immer spielen, gleich wieder spielen bei uns. Ganz herzlichen Dank, nochmal Applaus für Frank Grischek und Ralf Lütke. Wer auf der Vogelfluglinie unterwegs ist, gen Norden, also Richtung Dänemark oder Schweden, über Fehmarn nach Rødby, der muss dann für 45 Minuten auf die Fähre, denn noch gibt es da keinen Tunnel, auch wenn er irgendwann eröffnet wird. Wo ist denn jetzt mein Gesprächspartner? Sie gucken mich so an, ich war jetzt ganz verwirrt. Ich dachte, Sie guckten an mir vorbei und ich dachte, ich bin falsch. Denn der Tunnel wird irgendwann mal fertig, Stand 32, aber noch ist es also ein bisschen hin und es geht ohne Fähre nichts. Das sagt auch Christian Schneider, der heute bei uns zu Gast ist. Welche Verbindung haben Sie zu diesen Fähren? Also ich bin kein Seemann, sondern Eisenbahner und tatsächlich wurden diese Fähren lange von den Eisenbahnen in Deutschland und in Dänemark betrieben. Und es gibt immer noch einige wenige Eisenbahner, die dort zur See fahren. Und was ist das Besondere an dieser Seefahrt? In dieser Seefahrt war es bis vor kurzem das Besondere, dass Züge tatsächlich in Schiffe hineingefahren sind, auf der anderen Seite wieder hinaus und wunderbares eisenbahntechnisch-maritimes Erlebnis. Was ja leider nicht mehr da ist. Das schmerzt. Das schmerzt. Wir werden weniger maritim, aber dafür wesentlich schneller. Aber diese an sich, die Seefahrer, die dort jetzt auf den Fähren unterwegs sind, dieser Pendelverkehr, das ist ja auch eine ganz schön heftige Herausforderung. Sicherlich, das ist Schichtdienst, wie man ihn kennt, in allen Bereichen der Eisenbahn. Und auch da wird 365 Tage im Jahr rund um die Uhr gefahren und gearbeitet. Gibt es denn die Eisenbahn an Bord von Fähren häufiger noch irgendwo anders? Also es gibt sie noch in Italien zwischen dem Festland und Palermo, aber auch dort wird ja vielleicht irgendwann mal eine Brücke sein. Also es sind nur noch ganz, ganz wenige Eisenbahner, die zur See fahren. Und darum würde ich jetzt gerne alle Kolleginnen und Kollegen Eisenbahner zur See grüßen. Gute Fahrt, immer handbreit Wasser unterm Kiel und immer HP1, ihr wisst, was ich damit meine. Aha, können Sie das uns übersetzen? Das ist das Signal grün, freie Fahrt. Aha, ganz herzlichen Dank. Und dann haben wir Grüße. Eine Mutter schreibt uns, meine Tochter Dana Leasley fährt als zweiter Offizier an Bord der MS Seefalke. Das ist ein Fischereischutzboot der deutschen Küstenwache mit. Und ihr Gruß, Dana, wir wünschen dir wunderschöne Weihnachtstage. Wir denken an dich. Fühl dich ganz dolle gedrückt. Ich hab dich lieb, Mom. Liebe Grüße auch von Lalli, Jan, Nana und Opi. Ja, wir haben über Fähren, über Eisenbahner, über Containerschiffe geredet, die Marine, Hochseesegler und auch Sie sind auf den Meeren unterwegs, die Wissenschaftler. Wir haben einen Gruß vom Geomar-Team Sonne. Die sind gerade unterwegs im Nordpazifik. Hallo vom Forschungsschiff Sonne, vor der Küste Mexikos. Ich bin Steffen Kuderolf vom Geomar in Kiel, der Fahrtleiter der Expedition Sonne 316. Und wir sind hier, um die Entstehung und die Auswirkungen von explosiven Vulkanen besser zu verstehen. Ich habe zu unserer Weihnachtszeit Plätzchen und Stollen gebacken und mit ins Gepäck getan, damit die wissenschaftlichen Vorträge eine weihnachtliche Note bekommen. Moin zusammen, ich bin Lea. Ich bin dritte Ingenieurin hier auf dem Forschungsschiff Sonne und meine Aufgaben sind alle Hilfsanlagen an Bord, also zum Beispiel die Abwasseranlage, Trinkwasserproduktion, die Kessel, die Kälteanlagen, Pumpen und Kompressoren. Moin, ich bin Finn, bin Matrose an Deck und ich bin für die Winden zuständig, also ich fahre die und halte das Schiff allgemein ein bisschen in Stand. Am meisten freue ich mich auf Weihnachten und das Weihnachtsessen. Das ist jetzt auch mein drittes Weihnachten an Bord und ich grüße auf jeden Fall ganz lieb meine Familie und Freunde in Schleswig-Flensburg und alle St. Pauli-Fans. Ja, da kann ich mich nur Finn anschließen. Ich freue mich auch am meisten auf das gemeinsame Essen an Bord. Ich hoffe, dass der Schiffsbetrieb es zulässt, dass ein bisschen Ruhe einkehrt und man vielleicht den einen oder anderen Tag ein bisschen eher frei machen kann und die Zeit mit seiner zweiten Familie hier an Bord zu genießen. Ich grüße ganz lieb meine Familie und Freunde in Ostfriesland und ich wünsche dir all Mui die Nacht. Ja, ob Forscher, Matrose oder Kapitän, warum machen die Menschen das eigentlich? Warum zieht es sie hinaus auf die Meere? Warum wählen sie diesen Beruf? Dazu haben wir einen Audiogruß und zwar von Sonja Wolgast. Sie studiert in Leer an der Hochschule in Leer Nautik. Ahoi, ahoi und frohe Weihnachten an NDR, alle Seefahrer da draußen. Ich bin Sonja, studiere aktuell Nautik an der Hochschule Leer und bin zurzeit als nautische Offiziersassistentin auf dem Containerschiff Heller von Peter Döhle. Wir sind aktuell auf dem Weg nach China und für mich wird das erste Weihnachtsfest an Bord. Normalerweise backe ich um diese Zeit mit meiner Familie Plätzchen, ich gehe mit Freunden zum Weihnachtsmarkt und wir dekorieren das Haus. In diesem Jahr aber dekoriere ich mit meiner Crew das Schiff, wir singen eine Menge Weihnachtssongs beim Karaoke und für Heiligabend selbst beim Vormittag die Quartertaufe und am Abend Barbecue mit ein paar Spielen angedacht. Trotzdem fragen mich viele, was mich an der Seefahrt so begeistert, dass ich in Kauf nehme, auch an diesen Tagen an Bord statt daheim und am Weihnachtsbaum zu sein. Ich würde sagen, eine rationale Antwort gibt es dazu nicht, nur eine Menge Herz und Leidenschaft. Mich fasziniert zum einen die Technik und die Größe der heutigen Schiffe, zum anderen aber auch der Gedanke, dass das Schiff quasi gerade um die ganze Welt gefahren ist, an so vielen Orten war und so viele Geschichten miterlebt hat und vor allem auch Menschen zusammenbringt, die von so vielen verschiedenen Orten dieser Welt kommen. Ich verstehe, dass das Leben an Bord vielleicht nicht für jeden nachvollziehbar ist. Und trotzdem fühle zumindest ich mich am Ende der Woche immer erfüllt, bin stolz, neue Herausforderungen gemeistert zu haben und wieder Neues gelernt zu haben. Und habe das Gefühl, dass es vielleicht nicht jedermanns Weg ist, aber genau meiner. Und wenn ich diesen Weg dann auch weiter Schritt für Schritt gehe, erreiche ich eines Tages vielleicht sogar den Kapitänsposten. Ansonsten freue ich mich nun erstmal auf Weihnachten, noch einige Zeit an Bord und dann auch auf Februar, wo Weihnachten nochmal mit den Liebsten und allem, was dazugehört, nachgefeiert wird. In diesem Sinne auch liebe Grüße an meine Familie, Nancy Burkhardt im Fips. Ich habe euch lieb und danke, dass ihr mich auch aus der Ferne so unterstützt. Fühlt euch fest gedrückt. Ja, Sie hören Gruß an Bord mit vielen, vielen Grüßen. Da war auch viel Vorfreude dabei. Das ist aber oft auch nicht ganz einfach bei den Arbeitsbedingungen, um es freundlich auszudrücken. Wir reden jetzt darüber mit Markus Michwan von der Gewerkschaft Internationale Transportarbeiterföderation. Die arbeitet zusammen mit Verdi. Guten Abend, schön, dass Sie da sind. Viele junge Leute starten ja wirklich hoffnungsvoll, leidenschaftlich in diesen Beruf. Was wünschen Sie denen aus Gewerkschaftssicht? Viel Durchhaltevermögen und es ist jetzt gerade ein bisschen schwierig. Also ich glaube, alle Institutionen freuen sich hier, wenn es deutsche Bewerber gibt. In der Branche werden sicherlich auch deutsche Seeleute gesucht. Nichtsdestotrotz, die Realität hier im Hafen ist dann doch eine andere, wenn ich meine Inspektion auf den Schiffen mache. Und wir können das mal in Zahlen ausdrücken. Also auf einem kleinen Feederschiff sind wir da ganz schnell regelmäßig bei 350 Arbeitsstunden im Monat. Das ist doppelt so viel, wie wir hier in Deutschland eigentlich arbeiten, ne? Und kein Tag frei über 9 Monate. Das heißt halt auch, also jeden Tag über 10 Stunden Arbeit. Während des Schlafes immer dieses Brummen der Maschinen. Es gibt, glaube ich, nicht hier so viele so in diesen Kreisen, die das körperlich und mental vor allem langfristig durchstehen. Falls Sie im Hintergrund ein Akkordeon hören, das liegt daran, dass hier vor der Tür heute auch ein Weihnachtsmarkt stattfindet und da wird auch Akkordeon gespielt. Wir haben es ja vor am Anfang der Sendung auch gehört von den Filipinos. Also es ist im Prinzip, was Sie da leisten, ist unglaublich, zu relativ wenig Geld. Können Sie denen denn helfen oder müssen Sie das quasi so mitbeobachten? Meistens können wir helfen. Also mal gewinnt man, mal verliert man, aber oft können wir helfen. Also ich glaube, wir haben alleine in Hamburg, jetzt habe ich 300.000 Dollar ausstehende Gehälter reingeholt über nicht ausgezahlte Überstunden. Und weltweit, ITF, haben wir 50 Millionen ausstehende Gehälter reingeholt, die sonst nicht den Seeleuten zugute gekommen wären, obwohl sie Anrecht darauf gehabt hätten. Man muss ja nochmal dazu sagen, Deutschland hat eine der größten Handelsflotten, aber wir haben sehr, sehr wenige Seeleute an Bord. Es geht ja auch immer darum, welche Flagge das Schiff hat. Mhm. Genau, an Bord des Schiffes gilt immer das Recht des Flaggenstaates. Und da sind wir dann schon beim Problem der Sache. Also aktuell kümmere ich mich um Schiffe, die verlassen worden sind, nicht von der Crew, sondern von ihrem Eigentümer. Im schlechtesten Fall sind diese Schiffe sanktioniert, also iranische, russische Schattentankerflotte, aber auch eine ganz normale Insolvenz eines Eigentümers. Die Eigentumsverhältnisse sind so verstrickt, dass es Schiffe gibt, die seit 10 Jahren auf den Weltmeeren rumdümpeln. Aktuell haben wir 272 Schiffe, die rumdümpeln auf den Weltmeeren, mehrere tausend Seeleute, die weder Geld bekommen seit Monaten, seit Jahren, die auf ihre Repatriierung warten. Und auch keine Provision mehr an Bord ist. Ich habe ein Schiff, die angeln seit 6 Monaten, die haben nichts zu essen. Und die sehen Land, dürfen aber nicht an Land, weil sie kein Visa haben. Und es kümmert sich keiner. Und wir sprechen hier in internationalen Gewässern. Die Flagge ist, die sind Fake-Flaggen. Ne? Also, und das ist wirklich sehr problematisch. Und es gibt internationale Regularien. Und es wäre schön, wenn die alle auch wirklich überprüft werden würden von den Flaggenstaaten. Also mehr Überprüfung, muss sich wirklich einiges noch wirklich verändern in dieser Seefahrerwelt. Diese 4000 Seeleute, die um ihr Leben kämpfen jeden Tag, würden sich sehr darüber freuen. Hm? Markus Wichmann, jetzt noch zum Ende von Ihnen der Gruß. An wen geht der? Ach, in diesem Fall heute würde ich mal den Zhang She aus China grüßen. Der befindet sich gerade auf dem Atlantischen Ozean Richtung Rotterdam. Ich wünsche Ihnen, dass er weiterhin so stark bleibt. Ganz, ganz herzlichen Dank für diese Einblicke in diese Schattenseiten der Seefahrt. Ganz herzlichen Dank, Markus Wichmann. Danke Ihnen. Ja, das nehme ich jetzt mit zu Melanie Leonhardt, Senatorin für Wirtschaft, zuständig auch für den Hafen hier in Hamburg. Und mit am Tisch ist Bischöfin Kirsten Fers. Auch Sie sind ja zuständig für den Duktalben. Schön, dass Sie beide heute hier sind. Wir haben es gerade gehört, die Schattenseiten, die wirklich menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen an Bord. Was geht Ihnen durch den Kopf, Frau Leonhardt? Ja, tatsächlich, dass das ein Thema ist, was viel mehr noch in die Mitte der Diskussion zum Thema Konsum und Wirtschaft gehört. Denn tatsächlich ist es ja wirklich faktisch so, unsere Regale wären leer, es wäre kein Geschenk unterm Weihnachtsbaum, das ist nicht übertrieben, 90% der Versorgung läuft über See und die Seeleute haben eine wirklich wichtige Rolle in der Logistikkette und dass es denen auch gut geht. Bei allen Schwierigkeiten, die das Leben auf See nun mal so mit sich bringt, die wir auch nicht ändern können sozusagen von Land aus, geht es einfach darum, immer im Blick zu behalten, dass es nicht nur uns, sondern denen auch gut gehen muss. Ja, aber man muss ja schon sagen, die 4000 Seeleute, die irgendwo auf Schiffen dahin dümpeln, das ist ja sonst nicht so richtig präsent. Nee, leider nicht. Wir kennen alle jetzt ganz viel die Nachrichten aktuell auf der Ostsee, irgendwelche russischen Schattentanker, kein Hafen will sie reinlassen. Wo wird sozusagen thematisiert, dass da an Bord schon auch noch Menschen sind, die wirklich lange keinen Fuß mehr an Land gesetzt haben, die vielleicht auch mal einen Arzt sehen müssten, die vielleicht einfach mal ein Telefonat führen wollten oder mal ins Internet gehen könnten. Das sind ja Themen, ehrlich gesagt, die Blätter nicht so stark füllen, die unseren täglichen Austausch nicht so stark dominieren, wie zum Beispiel die Tatsache, dass man so ein Schiff in seinem Hafen nicht haben will. Frau Fers, was geht Ihnen da durch den Kopf? Erstmal, dass ich sehr dankbar bin, dass es Leute wie Markus Wichmann gibt, die also so konsequent und auch mit Zahlen deutlich machen, was das für eine harte Arbeit ist, auch dass sie gefährlich ist. Denn das, was ich so zum Beispiel bei Besuchen an Bord mitbekommen habe und mich sehr bewegt hat, ist, wie müde viele sind und wie viele Unfälle deshalb passieren. Und dass die Seeleute zu den ungeschütztesten Menschen gehören, die in unserer Weltwirtschaft enorm viel leisten. Und diese Diskrepanz dass wir ohne die Seeleute nicht leben könnten. Auf der anderen Seite sie aber kaum gesehen werden, genau wie Melanie Leonhardt sagt, das geht einfach nicht. Deshalb bin ich so dankbar für so eine Sendung wie Gruß an Bord, weil auch das vermittelt wird. Nicht nur die Liebe, die hier im Raum zuhauf zu merken ist. Aber auch der Duckdiven, also auch die Menschen, die hier arbeiten, dass die rausgehen auf die Schiffe, dass sie mit den Menschen in Kontakt bleiben, dass die Leute hierher kommen können, sich mal hier auftanken können, ist ja auch wahnsinnig wichtig. Ja, die Seemannsmission ist großartig, sowohl was die Haupt- als auch die Ehrenamtlichen leisten. Also die wirklich zu den Schiffen fahren, die Leute hierher bringen, immer in Kontakt sind und auch ein offenes Ohr haben, denn an Bord erlebt man eben auch vieles, was nicht zu verarbeiten ist. Denn die Leute fahren in Kriegsgebiete, sind unter Bedrohungen, Piraterie, vielen wirklichen schwierigen Situationen ausgesetzt. Viel schwieriger, glaube ich, noch in diesen Zeiten als je zuvor. Und die einfach einen Ort der Ruhe brauchen und auch des Gesprächs. Nicht umsonst ist psychosoziale Seelsorge eine der Schwerpunkte der Seemannsmission geworden. Und hinhören, was die Leute einem sagen wollen, nimmt eben auch die Einsamkeit, die nicht nur heißt, ich bin nicht bei meinen Verwandten und bei meinen Liebsten, sondern ich muss auch viel verkraften an Eindrücken, die hier keiner von uns, glaube ich, genau weiß, wie tief die gehen und wie schmerzhaft die sind und wie sehr das die Seele belasten kann. Frau Leonhardt, wie gucken Sie allgemein auf den Hamburger Hafen jetzt zum Jahresende? Naja, hinter uns liegt ein sehr entscheidungsreiches Jahr im Hamburger Hafen. Erstens, wir haben seit einiger Zeit mal wieder ein sehr relevantes Wachstum gesehen, sind wieder mehr Waren über Hamburg umgeschlagen. Das freut uns wirtschaftlich. Damit sind aber auch große Aufgaben verbunden. Wir haben uns entschieden, ein weiteres Containerterminal auszubauen, um Modernisierung voranzubringen. Wir stehen aber auch vor großen Transformationsaufgaben. Es wird weniger fossiler Brennstoff in Hamburg umgeschlagen. Wir wollen was für den Import erneuerbarer Energien tun. Und insofern, das sind alles Themen, die uns dieses Jahr sehr, sehr, sehr bewegt haben. Aber natürlich auch die Frage, was wir zum Beispiel in Hamburg dazu beitragen können, dass Schiffe nicht so lange in der deutschen Bucht liegen müssen, bevor sie hier anlegen können, dass es alles etwas zügiger vorangeht, dass wir hier gute Abläufe haben, die nicht nur für diejenigen, die auf die Waren warten, gut sind, sondern auch für diejenigen, die sie bringen. Wie froh sind Sie, dass es den Duckdiven hier mitten im Hafen gibt? Wir sind ja wirklich in Nachbarschaft. Wenn man hier aus dem Fenster rausguckt, da sieht man die großen Kräne bei Eurogate. Da ist immer was los. Die müssen immer arbeiten, egal welche Jahreszeit, welche Tageszeit. Ich bin sehr, sehr froh, dass es den Duckdiven und die anderen Seemannsmissionen gibt, weil tatsächlich sind das diejenigen, die sich sozusagen um ein menschliches Gesicht in den immer automatisierteren Häfen bemühen. Wir haben irgendwann mal im Zusammenhang mit einer Impfaktion, die wir hier im Duckdiven gemacht haben, da war ich noch in anderer Position tätig sozusagen, nochmal gesagt, wie wichtig das eigentlich ist, dass es einen Ort gibt, wo man einfach sein kann, wo man Ruhe hat. Wir haben eben von der Gewerkschaft zu Recht gehört, an Bord, es ist immer laut. Das ist auch heute noch so, auch auf modernen Schiffen. Es ist immer Lärm, wo man es ruhig hat, wo einer da ist, der einem zuhört, der spricht. Ja, wo man auch in Frieden mal ein Bier trinken darf, eine Schokolade essen kann oder eben mal in aller Ruhe vielleicht ein Gespräch führen kann mit der Familie zu Hause, das nicht jeder mitbekommen soll. Das ist wahnsinnig wichtig und das gibt sozusagen die Energie, die Arbeit auf See auch raubt. Ja, Frau Fers, vielleicht kann man noch einmal auf die Seemannsmission hier gucken. Wir haben auch gehört, dass Arztbesuche dann möglich sind, was ja für Seeleute wahnsinnig schwierig ist. Sie sind ein paar Stunden hier im Hafen, müssen von ihrem Schiff runter. Irgendwie einen Arzt finden ist praktisch unmöglich. Das heißt, sie bieten dann hier auch Untersuchungen, was weiß ich, zum Beispiel einen Augenarzt an, dass man einfach mal einen Sehtest macht. Ja, und viel mehr noch, es gibt ja auch Schmerzpatienten, auch aus den Gründen, die wir jetzt eben gehört haben. Und dass jemand einfach mal genauer hinguckt und es nicht einfach darum geht, irgendeine Pille zu nehmen oder so, sondern dass man wirklich Ärzte hat, jemanden mit einer großen Sachkenntnis, übrigens auch oft ehrenamtlich, mit einer guten medizinischen Versorgung auch versieht. Dass das richtig eine ganz wichtige Funktion hier ist, weil man sonst eben nicht an Bord versorgt werden kann, ist eine der großen, wie ich finde, Geschenke, dass das hier auch ehrenamtlich passieren kann. Und das gehört ja als zweites dazu, das finde ich besonders, dass ja viele hier Billard spielen, weil die Kugeln. Ja, die laufen nicht hin und her, sondern die Kugeln sind auf einmal stabil. Und zu merken, was es bedeutet, an Land zu sein, also wieder Boden unter den Füßen zu haben, buchstäblich, das ist hier eben im Duckdive nochmal in besonderer Weise, neben dem Karaoke-Singen, versteht sich, auch etwas, was den Menschen auch wieder Humor gibt und Spiel. Das ist wirklich ein schönes Bild. Als Sie gerade erst erzählt haben, habe ich gedacht, was meint sie mit den Kugeln? Aber natürlich, auf See ist das absolut nicht möglich. Jetzt gehen noch Grüße raus. An wen gehen die raus von Ihnen? Natürlich an alle Seeleute, das ist ganz eindeutig, aber auch besonders an die, die in gefährdeten Situationen im Moment sind, in Kriegsgebieten sind. Und der weihnachtliche Wunsch, der bleibt und ist ja immer eine Friedensbotschaft. Und dieses Friede auf Erden, gerade an Heiligabend, in diesen Zeiten ist mir ein wichtiger Gruß an unsere Seeleute, denen ich von ganzem Herzen danke, dass es sie gibt. Und Frau Leonard, Ihr Gruß geht raus. An wen? Ja, ich grüße tatsächlich auch alle Seeleute, vor allen Dingen diejenigen, die in den Weihnachtstagen jemanden ganz besonders vermissen. Sie sollen wissen, wir denken an sie und wir wissen jedes Mal, wenn wir etwas lang Erwartetes endlich bekommen, dass sie damit was zu tun haben und sie deswegen auch das Rückgrat dessen sind, wie unser Alltag funktioniert. Und ganz besonders möchte ich als Taufpatin die Crew der MSC Germany grüßen. Und natürlich gesegnete, friedvolle Weihnachten. Das darf nicht fehlen. Bleiben Sie noch kurz hier. Sie haben vielleicht auch Lust, einen Gruß vorzulesen. Probier. Pado und Stefanie Ahlers aus Bockhorn, Nordsee, grüßen ihren Sohn Titus Ahlers und alle auszubildenden Nebst-Crew des Hochseeschleppers Nordic. Und sie sagen: Wir sind uns sicher, dass ihr zusammen mit eurem Smoothie ein köstliches Weihnachtsessen auf den Tisch bringt. Wir stoßen an mit einem Weihnachtspunsch und wünschen dir und euch ein gutes Neues. Dankeschön. Max Pohlmann, Chief Officer, hat zu uns geschrieben, hier meldet sich die Besatzung der Hanoi Express derzeit auf See zwischen Yantian und Tianjung Pele Pass. Wir schicken herzliche Grüße über alle Ozeane an die Kollegin der Hapag-Lloyd-Flotte sowie an alle Seeleute, die die Feiertage fern der Heimat an Bord verbringen. Unsere Gedanken sind auch bei den Familien und Freunden an Land, die uns über die Feiertage den Rücken frei halten und mittragen, was das Leben zur See bedeutet. Wir wünschen allen an Bord und an Land ein ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest sowie stets eine sichere Heimkehr. Und jetzt hat Frau Leonard noch einen Gruß. Ja, vielen Dank. Es grüßt Kerstin Masenek. Wir möchten Paul Masenek unterwegs als Offizier auf dem Forschungsschiff Meteor im östlichen Mittelmeer ganz herzlich grüßen. Wir wünschen dir und der Crew auf dem und dem Forscherteam ein schönes Weihnachtsfest. Und wir alle zu Hause freuen uns schon sehr auf den Januar, wenn wir alle wieder zusammen sind und gemeinsam feiern werden. Viele liebe Grüße von der Oma, von deinem Bruder John und Mama. Danke, Frau Fers, danke, Frau Leonard und ganz, ganz herzlichen Dank allen Ihnen hier im Raum, die Ihre Geschichten erzählt haben, die uns an Ihrem Leben teilhaben haben lassen. Danke für all das, was Sie heute zu Gruß an Bord beigetragen haben. Ihre Geschichten, die Einblicke, das ging wirklich unter die Haut und das macht auch nachdenklich. Schön, dass Sie uns da draußen auf den Weltmeeren zugehört haben, aber auch am Radio hier im Norden und Ihnen allen hier im Duckdalben. Danke. Wir hoffen, alle Grüße sind angekommen. Ihnen allen schöne, besinnliche Weihnachtsfeiertage. Am Mikrofon war heute Susanne Stichler. Gruß an Bord sagt Ahoi und allzeit gute Fahrt. Nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. There's nothing you can make that can't be made. No one you can say that can't be made. time to stay. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. I'm a long way from home.